Hast du die Ängstlichen gesehen? Hast du die fallenden Bomben gehört? Hast du dich je gewundert, warum wir in Deckung rennen mussten, als sich das Versprechen einer schönen neuen Welt unter einem klaren blauen Himmel entfaltete? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo, Abend. Schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch am Welttag des Buchladens. Ja, man kann nicht nur Bücher laden im Internet, sondern man kann auch in den Buchladen gehen und seinen Horizont ein bisschen erweitern. Ich finde, gerade bei bestimmten Themen ist es ganz interessant, sich einfach mal zurückzulehnen und ein Buch auf einen wirken zu lassen. Und ja, gerade in turbulenten Zeiten, wie sie ja immer wieder kommen im Moment, sind bestimmte Bücher immer wieder gut zu lesen. Ne? Zum Beispiel Mito pro Kopf und Knicklicht. Ja. Gelesen, diese Oder Bücher. The Blank Slate. Ja. Oh. Andere. Oder irgendein Buch, das ihr zu Hause liegen habt. In welchem Buchladen gibt es die denn? Ich glaube, wenn ich hier in den Buchladen gehe, dann kann ich nur Margarete Stokowski und sowas kaufen. Aber dann bist du wenigstens untenrum frei. Tja. Ja, oder nee, die Muss meinte ich gar Mieter nicht. Ich pro meinte Kopf die haben wir dann andere. direkt laden. Wie heißt Gibt da eine andere? ja. Außer Nee, die heißt so ähnlich. Wie heißt sie denn nochmal? Jagubi Farah. Nee. Ah, Mensch. Ich habe ihr Gesicht vor Augen, aber Herr Schäbli? ihr Honigkuchengesicht. Aber mir fällt der Hm. Name gerade nicht ein. Die mit Pick-Me-Girls. So viel passt, Mann. So heißt Ah, Passmännchen. Die hat doch auch wieder irgendwas Neues geschrieben, glaube ich. sie. Ja, Pick-Me-Girls. Okay. Ja, Pick Me Girls, aber nicht mehr Pick Me Witches, Pick Me Druids und Pick Me Schamane, wenn es nach Wizards of the Coast geht. Steigen heute gleich mal mit dem Gaming-Kulturteil ein. Also, wir haben ja schon den Verlust von Halbelfen, Halborks und ähnlichen Charakterhintergründen irgendwie verschmerzen müssen, weil die inhärent rassistisch sind, laut Wizards of the Coast, dem inzwischen Herausgeber der inzwischen fünften Edition von Dungeons and Dragons. Und weil das ja noch nicht genug ist, hat man sich jetzt entschlossen, auch die Bezeichnung Hexe, also Witch, aus dem Spiel zu entfernen. Jetzt hier geht es um Magic the Gathering, das wird ja von beiden herausgebracht und ich nehme mal an, wenn die Sachen aus einem Spiel verschwinden, verschwinden sie auch aus dem anderen. Magic hat ja so Kreaturentypen. Da ist Hexe halt eine davon, eine andere ist halt Schamane oder Druide. Und die Hexe wurde entfernt, weil sie aktuell, also in der echten Welt, eine religiöse Bezeichnung ist. Wo ich auch ein bisschen komisch geguckt habe, aber das sind halt, in Amerika gibt es halt viel diese Wicca-Leute, die sich irgendwie für Nachfolger von irgendeinem Gothic, Heidentum irgendwie empfinden, so Drudenfüße und Rituale im Wald und so. Und die könnten sich gestört fühlen, also irgendwelche Verrückten, die eh in ihrer Fantasy-Welt leben, könnten gestört werden, dadurch, dass jemand den Begriff Hexe in einem Spiel verwendet. Und weil ihnen das aufgefallen ist, kommen jetzt halt auch der Druide und der Schamane auf den Prüfstand, wobei der Druide wohl nicht so ganz gefährdet ist, weil es den halt nicht mehr so oft gibt. Natürlich, ich kenne selber sogar Leute, die halten sich für Druiden. Also die könnten sich auch angesprochen fühlen dann im Zweifelsfall. Und der Schamane, den gibt es ja heute noch bei vielen misgenderten, marginalisierten, unterdrückten Völkern. Und deswegen dürfen wir diesen Begriff nicht benutzen in unserem Fantasy-Spiel oder in unserem Kartenspiel oder wo auch immer. Das Ja. war jetzt nicht, hoffentlich nicht unsere Top-News, oder? Auch in dieser Woche. Doch, das ist unsere Top-News, sonst ist die Woche nichts passiert. Schönen Abend. Nick, knick nicht, Tüte vor Kopf. Sehr safe, sehr tschüss. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Kulturmarxismus. Ja, wenn ihr euch fragt, was halt die Leute so treiben, wenn ihnen langweilig ist, dann entfernen sie völlig normale Begriffe aus Spielen. Und Ich finde auch die Bezeichnung Real World Religious Identifier sehr schön. So, das ist kein Quatsch, Leute. Das ist eine echte Religion. Die haben Buch Wunderschön. und so. Religion, Kult, Sekte, das ist alles fließend. Ne? Ja, aber halt in der realen Welt gibt es halt zwar Religionen, aber es gibt keine Götter. Das ist den Leuten noch nicht aufgefallen, wie wir heute noch auf tragische Weise noch öfter sehen werden. Ja, genau. Der Fokus berichtet, dass einer von drei professionellen Didgeridoo-Spielern vom Konzert ausgeladen wurde, weil er Didgeridoo spielt. Also weil er sich kulturell aneignet. Da haben sich wohl die Veranstalter ein bisschen vertan oder so. Ich weiß auch nicht genau, da haben sich schlecht abgesprochen und dann. Okay, Mama, irgendwas gerade bei dir umgeknickt. Erst warst du Was? leise, dann warst du ganz laut, jetzt bist du wieder leise. Okay. Ja, man versteht dich aber. Sprich Ja, erstmal okay. weiter. Ja, wie gesagt, hier kulturelle Aneignung, das übliche Thema, wenn es um fremdländische Instrumente geht. Der wurde dann eben wieder ausgeladen. Ich denke mal, das wird hier als Profimusiker bezeichnet, dass er eben davon lebt. Und wenn er das professionell macht, dann wird er auch die Gage dafür kassieren, ob er jetzt auftritt oder nicht. Ne? Der Vertrag ist gemacht. Also, irgendwie hat er das, glaube ich, mit Humor genommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, Okay. Ich Schwachsinn, meine, oder? rund um die Welt gibt es Sinfonieorchester. Wir sollten alle Geigen, Bratschen, Celli und den ganzen Scheiß einsammeln und sagen, das geht so nicht mehr. Überhaupt, wir müssen auch Ja. Kartoffeln abschaffen, weil die Genau. kommen ja aus Asien Im oder so. Opernhaus von Sydney wird jetzt noch Didgeridoo gespielt. Alles andere ist verboten. Aber auch nur Ja. von Original Straftätern. Ist das Die ein danach. Straftäterinstrument? Das, nee, das war doch eine Nee. Kolonie von Das Straftätern. dürfen nur die Achso. Aborigines. Ich meine, Chris, wo denkst du hin? Die Straftäter sind doch schon die Kolonisten. Nee, das waren die Ureinwohner. Glaube ich. Dann Männer zählen nicht. Die waren die hat man die Minderheit. Barriere alleine gelassen und Wir dann sind müssen selber Aborigines rausgekommen, die oder was? Demokratie retten und uns nur um die Leute kümmern, die die Mehrheit stellen. Von daher. Ach ja, die gute deutsche Kultur verteidigen und nur noch das Alpenhorn blasen ist doch wunderbar. Burp, burp, burp, Und burp. Mundharmonika kannst du auch spielen. Das ist Deutschlands Geschenk an den Blues. Nicht schlecht. Danke, Herr Hohner. Ja, Cancel Culture oder was, ja? Ein bisschen. Ja, das hier ist eine kleine Empfehlung. Hier gibt es jetzt so eine Serie von dem Tachyon Blue. Ich habe schon wieder vergessen, wie er im richtigen Leben heißt. Der hat schon mal so ein Gamergate-Buch geschrieben, was glaube ich Ebel auch gelesen hat. Ich habe es nicht gelesen. Das ist schon eine Weile her. Und jetzt möchte er hier nochmal wieder ein Buch schreiben, wo er jetzt alle möglichen für Gamergate relevanten Leute interviewt. Und das ist also so eine Serie bei dem auf dem Kanal. Da gab es auch gestern, glaube ich, jetzt neuen Video mit. Also ist zwar Video, was da läuft, aber eigentlich ein Audio mit der Christina Hoff Sommers, die er interviewt hat. Und hier vor ein paar Tagen hat er auch den Herrn Kretzky interviewt. Das war ja den man hier auch in der Mitte im Bild sieht, von hinten. Und der damals dieses in Florida, dieses Airplay da veranstaltet hat, bei so einer Journalistenkonferenz. Und der, ja, lässt das jetzt quasi Revue passieren mit ein paar Jahren Abstand und das fand ich teilweise ganz interessant, was er da so an Sachen alles erzählt hat und wie er das jetzt alles so rückblickend sieht, diese ganze Geschichte. Und er meinte halt auch so, ja, hier die Journalisten, die werden das nie eingestehen, dass sie da Scheiße gebaut haben mit Gamergate, aber das sollte einen nicht weiter stören, das ist einfach so menschlich, man sollte sich dann darauf konzentrieren, auf die Sachen, die man halt wirklich erreicht hat. Und das waren ja schon ein paar Sachen. Und die ganzen Leute, das kann man halt nicht absehen. Und das ist ja auch bei uns hier auf dem Kanal so. Man weiß ja nie, wer das alles schon mal gehört hat und wer, ja, wer von den Ideen dann irgendwie angefixt wird, um dann weiter im weiteren Verlauf dann irgendwie Okay. was zu wissen und sich anders zu verhalten, als es sonst gewesen wäre, wenn man den Spaß hier nicht 500 Folgen jetzt fast hier gemacht hätte. Und ja, das fand ich halt ganz interessant. Und das ist halt eine Empfehlung. Auf Englisch natürlich alles. Geht auch eine Weile. Aber Die weiteren Sachen, die da so sind, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen und Ja, fragt sich, ob das die negative Propaganda, die ja dauerhaft weiterläuft, irgendwie auch aufhebt, sag ich mal ganz ehrlich. Also es ist ja nö, schön, dass da wahrscheinlich nicht, einen positiven Blick aber irgendwie versucht ja. oder so, aber viel Positives sehe ich da ehrlich gesagt nicht, ne? Der, was da eben an Berichterstattung und so weiter übergeblieben ist. Du hast ja letztens auch erzählt, dass der Block irgendwie vom Mars runtergestuft wurde und sowas, ne? Ja, das ist schon Das eine Weile her. Das ist kommt schon dann noch wieder ein paar Jahre dazu, dass dann her. eben auch reingegriffen wird halt, ne? Ja. Gamer. Gamers are dead, Rivers. Wenn wir wollen, können wir gerade mal die Hochrechnungen einschieben, die ersten beiden, nur die Oh ja. Prognosen aus Hessen und Bayern. Oh ja. In Bayern haben wir 37%, CSU 16%, Grüne 14% Freie Wähler, 15% AfD, 8,5% SPD, FDP 3% und Linke 1,5%. Das ist hier die Hochrechnung vom Bayerischen Rundfunk von 18, die Prognose vom Bayerischen Rundfunk von 18 Uhr, also die direkt nach der Schließung der Wahllokale. Und in Hessen haben wir 35,5% für die CDU, SPD und AfD beide mit 16%, Grüne 15,5 und die FDP zittert mit 5,0 um den Einzug in den Landtag. Das ist hier Quelle Hessischer Rundfunk. Blue Sky, goodbye. Ja, Blue Sky ist ja die Twitter-Alternative, beziehungsweise eigentlich ist es eigentlich mehr eine Mastodon-Alternative, soweit ich das verstanden habe, weil die ja da auch probieren, so ein offenes Netzwerk, so ein offenes Protokoll irgendwie zu bauen, was man dann irgendwie benutzen kann, um halt dezentral so ein soziales Netzwerk aufzubauen. Und ja, aber erstmal gibt es das quasi nur auf dem Blue Sky. Auf deren Servern selber und das hatte der Jack Dorsey irgendwie ins Leben gerufen, noch zu Twitter-Zeiten. Und jetzt kommt man da mit irgendwelchen Invite-Codes, kommt man da rein und da hat sich jetzt also so eine richtig linke Blase da gebildet, die ja sämtliche Leute, die nicht weit links sind, als Mitte, sogenannte Mitte-Extremist-Sterncheninnen da ins Auge fasst und da gibt es jetzt so eine Blockliste, weil die das irgendwie als Feature direkt eingebaut haben und das ist ja auch ganz wichtig für die Progressiven, dass sie ihre Blockfunktion haben, wo man direkt von anderen Leuten sich den Fachrat holen kann, welche Meinung man sich da besser nicht geben sollte, weil die einen ja nur beunruhigen könnten oder so, abbringen von der reinen Lehre. Und ja, es ist halt sehr lustig, welche Menschen sich jetzt auch schon auf der Mitte-Extremistinnen-Liste finden. Also zum einen natürlich Leute, die man sich halt denken kann, also irgendwelche FDPler, die natürlich ganz schlimme Faschisten sind, die mit der AfD zusammenarbeiten und das übliche Gewäsch. Und dann aber so Leute wie Sausan Scheibli, wie man hier auf dem Tweet hier sieht, habt ihr einen Knall, fragt sie sich, und weil sie dann nämlich jetzt auch schon mit aufgetaucht ist. Und der Herrn Balagan, der ja auch ein Mitte-Extremist ist, wie wir hier sehen. Die Definition finde ich auch toll von Mitte-Extremismus. Ne? Ragebaiting von sogenannten Liberalen, Mitte-Extremisten, both sides, Fanatiker. Both sides Fanatiker. Leute, die mit Rechten reden, also Menschen, mit denen viele von uns nicht sicher sind. Genau, wir sind nicht sicher. Tränen-Smiley. Und das ist ja auch der Witz, weil wir dürfen uns ja schon, also der ganze Verlauf war ja sowieso schon so lustig mit Twitter. Es hat ja jahrelang niemanden interessiert, was bei Twitter da los ist. Und das waren ja alles nur ganz böse Faschisten, die sich da irgendwie drüber aufgeregt haben. Und lol, es ist doch ein privates Unternehmen. Was wollt ihr überhaupt? Hat auch niemanden interessiert, woher das Geld herkommt bei denen oder so. Es war alles vollkommen egal. Aber dann hat ja ein gewisser Elon Musk sich das Ding unter den Nagel gerissen. Und plötzlich war das alles nicht mehr egal, sondern total wichtig. Und jeder war da unglaublich schlau und wusste genau Bescheid, was irgendwie Phase ist und was man machen muss. Und das ist alles ganz furchtbar den Bach jetzt runtergeht und dass jetzt die Faschisten da gewinnen und die Bösen und oh mein Gott und wir werden alle sterben und guck mal die Hassrede, wie sie angestiegen ist. Und jetzt hast du da dieses Bilderbü im blauen Himmel und die Leute rennen da nur ab. Also was ich da alles so an Screenshots gesehen habe von denen, weil das kann man ja überhaupt nicht mehr aufrufen, ohne dass man da drin ist, auf dem Blue Sky Ding. Und also irgendwelche Archives oder so habe ich da noch gar nicht gesehen, nur Screenshots. Und also da hat einer zum Beispiel einen Galgen irgendwie, ein Bild von einem Galgen da gezeigt auf dem Posting und darüber geschrieben, ich bin schon dafür, dass hier mehr Konservative sind. Ja, das hängt an der Twitch-ID. Ich glaube, weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, dieser Maurice Konrad war das, der gemeint hat, der sich irgendwie geäußert hat, so nach dem Motto: Ja, ist schon so ein bisschen einseitig hier. Irgendwie so ein paar vernünftige, konservative Stimmen wären doch gar nicht schlecht. Und dann hat er halt volle Breitseite bekommen: Hau ab Okay. zu Twitter, du Nazi, bla, bla, bla. Also da ist auch ein Ton auf den Screenshots zu sehen, der auf Twitter so nur in den sumpfigsten Tiefen existiert. Also die gehen sich da an in einer Art und Weise, dass so nach dem Motto, ja, jetzt sind wir hier, wir sind ja die Chefs, dann können wir einen rauslassen, dann können wir uns so benehmen, wie wir echt sind, dann müssen wir uns nicht zurückhalten. Ja. Und dann kommen halt solche Sachen raus wie, und das war nach Parodie halt praktisch auf diese Frage von dem Maurice Konrad, das mit diesem Galgen, ja, Galgen okay. oder Guillotine oder was das war. Das war Von ein wegen, er Galgen. wünscht sich dann auch mehr konservative Stimmen hier zum Lynchen. Ja, die guten, ne, TM. Ja. Ja, ist faszinierend. Also ich meine, klar, Iron Law of Rogue Projection, ne? Also hätte ich Geld drauf setzen können, dass wenn die ihren eigenen Raum haben, dass es dann nur so abgeht. Und das Ganze erinnert mich auch wieder so an die progressive Plattform der Piratenpartei. Opa erzählt wieder vom Krieg. Das war ja auch so ein Ding, ne, wo sie dann mal unter sich waren und wo die auch nur vom Leder gezogen haben ohne Ende. Und die Und dann sehe ich anderen. diese angeblichen Rechten auf Twitter, die Anteil nehmen, wenn jemand krank ist, irgendwie, wenn jemand eine Operation hat, wenn der Hund krank ist, wenn irgendwie die wünschen sich einen guten Morgen und eine gute Nacht und posten sich Katzenbilder zur Motivation. Nun ja, ne, also ist irgendwie schon komisch alles. Ja, und auch diese ganzen Liberalen hier, der eine, der Herr Wöllmann oder wie der heißt, aus Hamburg, der ist total, also der hat noch nie mit irgendjemandem Streit gehabt da. Also es versuchen vielleicht Leute bei ihm irgendwie Streit anzufangen, aber das geht gar nicht mit dem. Also ich habe von dem noch nie irgendwas gelesen, was in irgendeiner Art und Weise irgendwie anrüchig war oder so. Also, und den auf so eine Liste zu setzen von den Bösen, die man hier nicht haben kann, weil es dann nicht mehr sicher ist. Lächerlich. Also. Na und dann wundert ihr euch wieder, wenn ihr so eure Diskussionen haben wollt, wundert ihr euch wieder, wo plötzlich die ganzen Leute alle herkommen, die nicht eurer Meinung sind. Na, die ganze Zeit immer alle ausschließen und rumbrüllen und rumheulen und dann sich wundern, warum die Leute nicht alle euch zustimmen. Und das Einzige, was da dann wieder geht, ist dann die Leute dazu zwingen, weil das ja die Demokratie und so geht den Bach runter und weiß ich nicht was. Super Idee, Leute. Aber zum Glück haben wir ja einen Verfassungsschutz, der sich damit beschäftigt, welche Grünen dick sind. Und nicht mit so einem Scheiß. Echt, ist da dick von denen? Ich dachte, die essen nur Gemüse. Ja, die AfD war ja diese Woche auch mal wieder in den Nachrichten. Und das war ja ein unwirkliches Spektakel, was sich da zugetragen hat. Aber im Hintergrund passieren halt auch noch andere Sachen. Neben der ständigen Angelegenheit, dass die Stiftung, diese Desiderius Erasmus Stiftung, naja, dass diese parteinahe Stiftung halt keine Fördergelder bekommen soll, dass da jetzt extra ein Gesetz gemacht werden muss und anderen einfach unsouveränen Handlungen. Ich meine, die AfD ist nun mal gewählt, man sollte denen die gleichen Rechte wie den anderen Parteien zugestehen. Ja, aber bei Richterposten ist das auch ähnlich. Hier wird halt einfach gesagt, die Mitgliedschaft in der Partei, die lässt einfach Zweifel an der Ja. Nee, das wird nicht einfach gesagt. Ja, es wird jetzt nicht einfach gesagt als Rechtfertigung, aber das hat die ganze Sache angestoßen. Ja, die Disziplinarklage wird noch kommen. Ja, er wurde jetzt aus dem Richteramt erstmal in den Ruhestand entfernt, aber in einer Disziplinarklage will einfach noch das Justizministerium auch noch gucken, ob die Pension überhaupt noch gerechtfertigt ist. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, welche konkreten Fälle dort bemängelt wurden, die er als Richter wohl falsch geurteilt hätte. Da gab Nee, es darum keine. ging es auch nicht, sondern es ging Ja, um und dieses das ist Neutralitätsgebot der Punkt. Wenn es da oder Fälle gegeben hätte, dann hätte Mäßigungsgebot. die ganze Sache eine ganz andere politische Dimension. Aber dadurch, dass der halt bei der AfD war und von Nee. mir aus auch ein bisschen daneben war in der Partei, hatte das ja nicht direkt Rückschlüsse auf sein Richteramt Es zu geht um tun. Aussagen, die er getroffen hat und die waren auch Dass er der Richter teilweise. der AfD ist und dass das ein Marketing war für die AfD. Also, ne, Es und ging um Aussagen, die er das finde ich. getroffen hat, und die waren auch teilweise ganz schön heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, was sie ihm, weswegen das jetzt so funktioniert ist, weil es halt so ein Mäßigungsgebot gibt, irgendwie, damit man halt sagen kann, dass die Richter nicht voreingenommen sind. Und das sehen die jetzt bei dem halt eben nicht mehr gegeben. Also die meinen halt, dass jemand, der solche Äußerungen da, wie er irgendwie von sich gegeben hat, dass der nicht mehr befähigt ist, dieses Richteramt auszuführen. Das ist quasi das, was sie jetzt mit diesem Urteil geurteilt haben. Genau. Und wie gesagt, in einer Disziplinarklage will das sächsische Justizministerium dem 61-Jährigen vollständig aus dem Dienstverhältnis als Richter entfernen. Damit würde er die Ruhestandsbezüge verlieren, die er derzeit noch erhält. Und wie gesagt, ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil, nochmal, ich kenne jetzt nicht irgendwelche Fälle von dem, wo der geurteilt hätte, wo dem diese Parteilichkeit vorgeworfen werden konnte, wo die rückgängig gemacht worden wären. Und ich glaube, das wäre die Grundlage, dass halt auch die Pension verlieren könnte. Da bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Aber das wollte ich jetzt einfach nur als anderen Fall sagen, weil über den ganzen Spritzen, die ganze Spritzenangelegenheit mit der AfD, das hat sich ja alles immer noch nicht wirklich geklärt. Deswegen können wir da ja mit etwas Abstand noch weiter drüber reden, nicht wahr? Ja, haben jetzt auch, glaube ich, gar nichts dafür. Finde ich auch alles ein bisschen sehr nebulös. Aber ja, und bei der Geschichte denke ich mir halt auch wieder so, auch wenn ich damit jetzt Mitte-Extremist und beide Seiten-Extremist bin, aber ich meine, diese ganzen Aussagen, die wir da teilweise haben von irgendwelchen Juristen von den Grünen oder so, oder irgendwelche Mitgliedschaften bei der Grünen Jugend oder irgendwelche Steinewerferei oder was weiß ich nicht, was die sich da alles schon geleistet haben, um dann später in irgendwelche öffentlichen Posten zu kommen. Da kannst du das halt auch von ausgehen. Aber das ist ja alles nur Antifaschismus und das ist ja alles nur gut für die Gesellschaft. Nicht Wir haben wahr? ja auch öfters mal über irgendwelche Richterurteile gesprochen oder bestimmte ja, Besetzungen im Verfassungsgericht, nicht wahr? Da ist eigentlich auch ideologisch eine Vorfärbung vorhanden und da sind sehr Ja, wenn sich krasse jemand Aussagen getätigt als worden, radikal aber Feminist da. bezeichnet, der ist ja noch lange kein Grund, warum der nicht befähigt ist, hier irgendwelche Entscheidungen zu treffen für die ganze Gesellschaft. Nö, ein bisschen. Naja. Patriarchat setzt sich durch. Gehe ich von aus. Ach ja, und kommen wir zum Thema, das jetzt uns erstmal begleiten wird, wahrscheinlich. Kommen wir zu den Der blutigen Krieg. Elefanten im Raum. Ja, gestern Morgen gab es einen Überraschungsangriff der Hamas auf Israel. Und die Bilder, die ich seitdem gesehen habe, haben mir das Wochenende ordentlich verhagelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sogar schwer, frei darüber zu sprechen, was ich denke, weil ich mich mit jedem Satz irgendwie über gewisse Grenzen hinweg bewegen könnte, wenn ich meine rohen Gedanken sozusagen äußere zu dem, was da passiert. Ja, da werden Zivilisten abgeschlachtet, gefoltert und vor die Kamera gezerrt, um ja, Propaganda zu machen gegen Israel. Ja, und jetzt ist wieder richtig offen Sehr Krieg, ne? ekelhaft, ja. Und unsere Tagesschau steht daneben und spricht im Zusammenhang mit diesen Hamas-Terroristen von Kämpfern. als hätten wir es mit einer regulären Armee zu tun und nicht mit einer Horde Barbaren, die mit Maschinenpistolen von Haus zu Haus gehen und wahllos Leute erschießen bzw. entführen, um sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Also allein davon Kämpfern zu sprechen, fand ich auch sehr lustig, dass da jemand gleich eine Community-Note an den entsprechenden Tweet geklebt hat von der Tagesschau, wo halt drinsteht, dass das Terroristen sind. Und dass das allein die Kämpfer zu nennen, ist schon eine Legitimation für diese Leute. Und das ist einfach absolut lächerlich von der Tagesschau. Und auch der Herr Scholz hat heute von Kämpfern gesprochen. Ich finde das sehr interessant. Also... Kämpfer. Ja. Mixed Martial Aids oder wie? Ja, also heute ist ja auch bestätigt worden, so wie es aussieht, von mehreren Seiten, dass es gab da von Freitag auf Samstag ein Musikfestival an der Grenze, ein Friedensfestival, das für die Völkerverständigung in dem Gebiet irgendwie eingestanden ist. Und da sind nach jetzigen Angaben 200 bis 250 Menschen einfach getötet worden. Feiernde, junge Leute, Musiker, Leute, die da Catering gemacht haben. Und die Frauen hat man dann wohl auch teilweise mitgenommen. Wir haben ja alle wahrscheinlich inzwischen, wenn ihr auf Twitter oder ähnlichem unterwegs seid, die Bilder gesehen von Körpern, die auf Pickup-Trucks durch Gaza paradiert werden unter dem Applaus der Bevölkerung. Ja, also wie gesagt, ich darf meine wahren Gedanken dazu gar nicht äußern. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass Israel da schnell und diesmal auch gründlich aufräumt. Ich glaube, dass die Leute da zu trennen in Hamas und nicht Hamas, das ist unmöglich. Das ist so wie mit den Taliban. Ja gut, das ist ja der große... Jede Familie, solche Leute. Ja. Das ist der große, und da haben wir wieder den Elefant im Raum, dass halt, du siehst es ja daran, dass auch in Neukölln gestern Nacht Anhänger dieser Samidun-Bewegung auf der Straße waren und gestern auch tagsüber dort, wie es in muslimischen Ländern Usus ist, haben die für die Erfolge der Märtyrer Süßigkeiten an die Menschen verteilt in Deutschland, weil Juden abgeschlachtet worden sind. Und die Polizei hat sich dann wohl irgendwann darum gekümmert und hat wie immer schön Identitätsfeststellungen und irgendwelche Sachen gemacht. Ja, aber warum sind diese Leute dann nicht auf dem Flieger nach Gaza? Ganz ehrlich, also wer sich in unserem Land öffentlich darüber freut, dass Barbaren in Israel einfallen und dort Leute niedermetzeln, Zivilisten niedermetzeln, der hat in diesem Land einfach nichts zu suchen, ohne Frage. Also ja, weg, ab, raus hier. Ja. Und Samidun und alle palästinensischen Vorfeldorganisationen müssen meiner Meinung nach dieser Aktion verboten werden in Deutschland. Ja, ich weiß gar nicht, was sie sich da freuen drüber. Jetzt gibt es einen fetten Gegenschlag und dann sind 6 oder 5 Mal so viele Palästinenser tot wie Israelis. Und was ist da Erfolg? Verstehe ich einfach nicht. Ne? Was gibt es da sich zu freuen? Propaganda wahrscheinlich, ne? Ja gut, der Witz ist ja, also warum das eigentlich passiert ist, ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Die sind ja eigentlich jetzt seit längerer Zeit schon in Gesprächen und arbeiten auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen hin. Ja, und das heißt, dass Iran auch gepusht hätte. Genau, und der Iran hat die Hamas jetzt praktisch benutzt, um diesen Prozess zu torpedieren. Und ja, das ist einer der Gründe. Ja. Und ja, die Hamas ist eine Fraktion in Palästina. Das darf man bei allem, was passiert, nicht vergessen. Auch bei allem Gejubel, was auf den Straßen ist. Es ist halt so, dass die auch nicht total eine überragende Dominanz im Land hat. Es gibt halt auch Opposition. Und wenn es über Saudi-Arabien und Israel und dann einen Friedensprozess mit Palästina gibt, dann könnte die Hamas auch eigenen Rückhalt im Land verlieren. Dann hat sich jetzt einfach gezeigt, dass die Hamas das jetzt machen wollte, weil sie Stärke zeigen wollte. Und der Zeitpunkt war richtig, weil genug Waffen da waren vom Iran, um sowas auch durchzuführen. Und weil es ja auch so ist, dass es ja auch mit anderen Ländern noch koordiniert wurde. Ja, es ist ja nicht nur aus Palästina, was passiert. Es ist ja in Syrien sind gleichzeitig Aktionen gegen Sachen gestartet worden, im Irak, im Libanon, also alles gegen israelisch oder israelische Kooperationspartner, Unternehmen oder sowas gerichtet. Deswegen sagt Israel jetzt ja auch nicht nur, wir machen das in Palästina, sondern die reden im gleichen Atemzug ein, so ja, wir müssen im Irak und im Iran und im Libanon auch Militärschläge durchführen. Und in Syrien natürlich auch verstärkt, ja. Weil dort halt überall die Unterstützer vermutet werden. Ja, aber Preis, die haben da Opposition, aber das bedeutet ja nicht, dass das keine, das ist nur eine andere Sorte Islamisten, die Israel dann, was weiß ich, nicht niedergebrannt, sondern anders ausgelöscht werden sehen will. Das Problem ist, verteidige ja niemanden, aber ich sag's nur. Ich sag's, das Problem. Also in der Gesamtheit ist das natürlich ein bisschen übertrieben, aber wenn es jetzt, oder ist das schon ein bisschen gefährlich, sondern auch wenn es jetzt heißt, die Palästinenser würden die Israelis auslöschen wollen, dann muss man sagen, das ist eine Lachnummer, ne? Das klappt nicht. Ne? Ja, ja, wenn du aber 600 Tote auf der Straße liegen. Genau, das ist schlimm. Ja, das ist natürlich, ja, sicher. Ich sage ja nicht, dass sie nicht die Gründe hätten, da nicht was zu machen jetzt oder so. Die Barbarei ist doch das Problem. Die Barbarei. Das Problem mit Palästina ist, dass die Gelder ohne Ende bekommen haben. Da wird nicht nachgeforscht, worum es geht. Das habe ich ja auch schon oft genug kritisiert. Und das Problem ist, dass die Hamas jetzt einfach diese ganzen Gelder in die Hand genommen hat und die Opposition unterdrückt dadurch. Ja, wir haben ja aber auch gesehen, dass Amerika... Ihr habt absolut richtig. Amerika hat dem Iran ja auch Geld in die Hand gedrückt in den letzten Monaten und Beziehungen normalisiert. Das Einzige, was ich sagen will, wenn die Fördergelder gestrichen werden nach Palästina, die Hamas die Fördergelder nicht mehr bekommt, dann wird die Opposition wieder die Oberhand gewinnen, glaube ich. Und dann aber die Frau Baerbock hat doch schon gesagt, Friedensprozess, wenn die Stimmung nicht schon so gekippt ist, dass da jetzt so eine Art Blutrausch herrscht, was man ja teilweise den Eindruck hat, wenn man sich die Bilder anguckt. Das ist sehr schlimm. Aber das Problem ist doch, sind wir doch ehrlich, das Problem ist der Islam. Das Problem ist eine Religion, die sagt, jeder, der irgendwie was macht, was ich nicht will, den darf ich umbringen. Das ist doch das Problem. Das Problem ist das Problem, wenn ich auf Twitter Leute sehe, die sagen, ja, aber ihr in Europa, ihr zündet Korane an und deshalb ist das alles gerechtfertigt, was die Hamas macht. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist keine Religion, das ist eine politische, extremistische Bewegung, die eine Religion als Haut trägt. Und das ist wie eine Sekte. Ich sage, es ist noch schlimmer. Das hat gar nichts mit Religion zu tun. Die trägt die Religion nur als Haut. Ja. Die Religion Islam, ist der Straßenbahn, die sie einsteigen, um ihre Allmachtsfantasien durchzusetzen. Ich warte schon drauf, dass Leute wieder kommen und sagen, es ist nicht der Islam. Dann erklär mir doch mal, warum haben diese Leute da die ganze Zeit Allahu Akbar gerufen? Sag mal, ja, Schäbli, vielleicht übersetzt uns das. Haben die gemeint, Allahu Akbar ist das schön oder Allahu Akbar, was ein schöner Tag. Die waren überrascht. Wir müssen endlich, ich meine, überleg doch mal, wenn hier irgendwas passiert, wir haben es doch in Frankreich gesehen. Ja. Ein Arschloch klaut ein Auto, versucht einen Polizisten umzufahren, wird erschossen und eine Woche lang brennt irgendwie das halbe Land. Wollen wir uns dem aussetzen, dass vielleicht irgendwann nicht nur das Land brennt, sondern Leute von Haus zu Haus gehen und Ungläubige töten, weil es in ihrem fucking Buch steht? Ich glaube, das will niemand von uns. Ich habe hier auch nochmal mitgebracht, das ist eine Übersetzung von dem Grundsatzpapier quasi von der Hamas. Und ja, das ist im Prinzip auch, also da braucht einem keiner kommen mit, ja, aber die haben irgendwelche, also das, was sie hier den anderen Leuten vorwerfen, ist, dass sie nicht muslimisch sind. Das ist alles. Ne, und Allah dies, Allah das, Allah jenes. Also alles ist mit Allah und wir sind die Gläubigen und so weiter und so fort. Und das Ding hier, ne, also Spaß, du hast hier, glaube ich, auch gestritten oder hier ein Tweet retweetet von der wunderbaren liberalen Netzpolitikerin und Feministin und Islam-Studierten, die da irgendwas meinte. Und ja, also liest du den Kram mir durch und erklär's mir an Katrin. Also... Ja, ich hatte immer mit den Maßnahmen. Das ist alles auf jeden Fall schlecht und niederträchtig und kriegerisch zu verurteilen. Aber es sind nicht so die Folgen, die mit denen ich habe, wie gesagt, also wenn jetzt bei uns zum Beispiel die Kohle gestrichen wird, dann weißt du, ja sicher, dann geht der Hamas das Geld verloren, aber es geht auch da den Kindergärten das Geld verloren und den Krankenhäusern und so weiter, weil die dann alle von der Hamas auch bedient werden oder umgekehrt. Ja, das läuft ja durch so viele Hände, dass eben auch überall was hängen bleibt. Und dann eben auch bei denen, ja, deswegen, wie gesagt, diese Folgen und jetzt der Krieg, der hinterherkommt, die Antwort von Israel und so, das wird alles nicht schön sein. Ich sehe das mit dem ganzen Geld als das größte Problem an. Es wird da mit der Gießkanne gemacht und es wird überhaupt nichts nachvollzogen, wo das Geld hingeht. Überhaupt gar nichts. Und es ist klar, dass die Leute mit den Waffen sich dann das Geld schnappen. Und die Palästinenser sind ja nicht die Einzigen, die von uns Geld kriegen. Es gibt ja noch einen ganzen Arsch von anderer unangenehmer Leute, die von uns Geld kriegen, aus irgendeinem verfickten Grund. Aber Leute, das Auswärtige Amt sagt, es gibt keine direkten Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde, soll es wahrscheinlich heißen, PA. Auch keine Budgethilfen. Und unsere humanitäre Hilfe für die Menschen in palästinensischen Gebieten wird ausschließlich projektbezogen durch geprüfte Organisationen umgesetzt. Sie sind geprüft, Leute. Ist doch alles besser. Ja, so wie bei uns, als die NGOs geprüft sind und eben machen, was man möchte oder so. Die haben ein Zertifikat feministische ja. Außenpolitik. So in der Art, ja, Zertifikate sind wichtig, ja, genau. Die Bundesregierung und hier Readers Added Context und der besteht aus, die Bundesregierung unterstützt die palästinensische Autonomiebehörde und deren Institute. Selbiges passiert auch auf EU-Ebene. So werden mehrere NGOs unterstützt, die Israel für terroristisch hält. Zudem wird der Haushalt der PA verschleiert und dann ein Weltartikel, noch ein Weltartikel und ein Tagesspiegelartikel als Quelle. Ja, aber dann hat das Auswärtige Amt uns doch gerade fett in die Fresse gelogen. Wenn da steht, die Bundesregierung unterstützt die Palästinenser. Die Helmut weiß doch nicht, was du redet, hör doch auf. Also, man. De facto ist es vor Ort ja so, die gesamte Bevölkerung wird von irgendwelchen Hilfsorganisationen ernährt, unterstützt, irgendwelche Infrastrukturprojekte laufen über irgendwelche NGOs und diese ganzen Gelder an die palästinensische Autonomiebehörde, die kommen bei der Bevölkerung gar nicht an. Und all die Arschgeigen, die ganze Zeit sagen, böser Israel-Apartheid-Staat und was weiß ich, warum gibt's denn den Gaza-Streifen? Erkundigt euch mal. Schaut mal, seit wann es den gibt und was das mit der Land gegen Frieden-Initiative damals bedeutet hat. Und dann schaut mal heute, was ist. Die haben ihr Land gekriegt und haben von da aus angefangen, Krieg gegen Israel zu führen. Und das machen sie jetzt auf eine Art und Weise. Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es nicht. Die Israelis kommen und graben denen das Wasser ab mit ihren Siedlungen. Ist es so oder ist es nicht so? Netanyahu ist dran und hat gesagt, wir machen das Siedlungsprogramm, werden wir noch erweitern und so. Das ist auch nicht gerade die freundliche Art. Und noch dazu möchte ich mal anmerken, dass die UNO ja auch das andauernd irgendwie irgendwelche Resolutionen erlässt, die dann aber nicht durchgesetzt werden, weil irgendjemand Veto einlegt. Resolutionen, wie sie eben auch zum Beispiel gegen die Ukraine und so erlassen wurden, da ist es eindeutig, dass wir die Meinung der UNO sozusagen übernehmen und dass es eben ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. In dem Fall übernehmen wir die Meinung von der UNO eben nicht oder so. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen sehr selektiv. Ich weiß es nicht genau. Ich bin da auch nicht. Ich kann das bei mir ganz einfach erklären. Es ist so ein bisschen, für mich fühlt sich das ein bisschen an wie, dass da, wie soll man sagen, dass eine Katze irgendwie in der Ecke sitzt und wenn sie dann mal rausspringen will oder so, dann gibt es eben direkt auf Ärger, beziehungsweise tut es eben auch jemand weh. Naja gut, also, wenn wir uns die Entstehung des Staates Israel angucken, unter anderem solche Sachen wie die Kriege, die Leute außenrum vom Zaun gebrochen haben und die immer wieder beschworene Vernichtung des israelischen Staates durch ihre Feinde könnte damit zu tun haben, dass die Israelis halt, ich meine, viele Leute haben das schon vergessen, glaube ich, wie das in weiß nicht, Mama, du bist auch alt genug, weißt du noch, jede Woche war irgendwas, Bus in die Luft gesprengt, Leute irgendwo in der Stadt niedergemetzelt, was weiß ich. Es ist doch nicht so, dass die Israelis aus heiterem Himmel angefangen haben, einen Zaun zu bauen. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich bin ja der Meinung, dass irgendeiner auch mal aufhören muss mit der Gewalt, ne? Dann muss man es einfach eine Weile wenigstens mal akzeptieren. Ja, aber das hat uns doch der Samstag gestern gezeigt, dass wir nicht darauf hoffen können. Ich weiß nicht, was ist denn hingenommen worden in der Vergangenheit? Der Netanyahu hat gesagt, er will die Siedlungen ausbauen. Das ist nichts hingenommen worden. Leider. Das wird alles auch beantwortet, ganz direkt mit den Militäraktionen und so. Ich weiß nicht, wo ist der Ausweg für die Katze? Der Ausweg ist, wenn weniger internationale Leute sich dort einmischen, weil das Traurige an der Situation ist ja, international haben mehr Leute daran Interesse, dass es da ein Problem in der Region gibt mit Israel, mit Palästina, aus welchen Gründen auch immer. Selbst in Israel haben bestimmte Fraktionen ein Interesse daran, dass es dort nicht unbedingt besser läuft, sondern die können das auch selber für ihre Interessen ausschlachten, solange die verschiedenen Staaten international mit Geld, mit Waffenlieferungen und so weiter nicht aufhören, da einzugreifen, wird es keine gute Lösung geben. Beziehungsweise, ob es eine gute Lösung geben wird, weiß man nicht. Weil wenn es diese ganze internationale Hilfe nicht gibt, ist Israel natürlich total übermächtig gegenüber dem Gazastreifen. Ja, so ein Angriff, wie es den jetzt gegeben hatte, wäre ja gar nicht denkbar ohne internationale Hilfe gewesen. Und ja, es wird aber vermutet, dass der Mossad da einiges absichtlich übersehen hat oder so. Aber ja, das ist natürlich schon schwierig. Ja, alle haben irgendwie ein Interesse, dass der Konflikt weitergeht. Und deswegen gibt es da keine gute Lösung. Das ist leider Teil der Realität. Und hier haben wir natürlich ein tolles Bild. Würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das am Foto liegt oder ob das an der Farbe liegt, die da von den Demonstranten gegengeschmissen wurde. Aber es sieht halt ein bisschen seltsam aus, als ob die Flagge so ein bisschen blutig wäre. Oder vielleicht ist es sogar eine blutige Flagge, die gegen demonstriert wurde. Das weiß man gar nicht. Wir sind schon in der Post. Ist das angestrahlt oder ist es Photoshop? Glaube ich. Also, ich finde halt, gleichzeitig haben halt 2 Kilometer weiter Leute ungestört gefeiert, dass dann sterben. Ja, sowas geht natürlich gar nicht. Das Anstrahlen von Wahrzeichen ist keine politische Handlung, sollte man den Leuten vielleicht nochmal sagen. Das ist billiger Gratis-Mut-Aktivismus. Apropos billig und gratis gut. Nehmen wir Thilo Jung. Er ist eines Zeichens einer von den Guten. Jung und naiv, kennen wir alles. Der hat irgendwie was von einer Organisation retweetet, hier kurz News Network. Dann hat man ihm vorgeworfen, Terrorquellen zu teilen. Und dann hat er den oben zu sehenden Tweet gemacht, wo er gerade dieses leckere Gebäck isst. Und dazu schreibt, Terror kann so lecker sein. Außerdem hat er eine Interviewserie mit Leuten von der Hamas gemacht, die er seine Freunde genannt hat in der Interviewserie und so weiter und so fort. Das mit den Freunden war natürlich ironisch gemeint, weil er hat sich da bedroht gefühlt. Und das hier ist ja auch, wer das nicht versteht, das ist Sarkasmus. Und wer ihm da was andichten will, der spinnt. Und ja, Terror kann so lecker sein. Ja, ich habe jetzt noch eine Erinnerung von dem Dings, was der mal was Capslock letztes Mal empfohlen hat. Ja. Mit dem Koopmans. Das war echt nicht schlecht, wie er da aufgelaufen ist, mein lieber Scholli. Der gute Tilo. Ja, volle Elle mit der Realität konfrontiert und nicht drauf klargekommen, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, und hier in eigener Sache Welt TV. Ein Kamerateam von WeltTV ist am Samstagnachmittag in Berlin-Neukölln von einer Gruppe aggressiv auftretender junger Männer und einer Frau bedroht worden. Eine Frau? Das Team hatte zuvor Reaktionen zum Angriff auf Israel eingesammelt. Die Täter haben das Team umringt und gezwungen, die Aufnahmen zu löschen. Wir verurteilen diese Angriffe auf die Pressefreiheit inmitten der deutschen Hauptstadt aufs Schärfste, sagt Jan-Philipp Burgard, Chefredakteur von WeltTV, und Ulf Borschert fordert die Berliner Innensenatorin auf, den Vorfall aufzuklären und alle nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja, die jungen Männer. Diese jungen Männer Kicher. Schon wieder. Was sind denn die nötigen Konsequenzen, Herr Borschert? Also, das ist ja auch so ein Politikersprech, wa? Die nötigen Konsequenzen. Ja, frage ich mich auch, was die sein sollen. Junge Männer verbieten, würde ich sagen. Ja, Ausgangssperre. Wir verbieten junge Männer und eine Frau. Können wir nicht ein Täterverbot machen? Also Gruppenbeschreibung von mehreren Männern und eine Frau müssen auf jeden Fall, das muss man hellhörig werden. Als Beschreibung an die Polizei weitergegeben werden. Oder Malcolm kriegt Ärger von seinem Chef. Ja, Arte distanziert sich in aller Schärfe von Malcolm Hanvers menschenverachtenden Statements, die nichts mit unserem Verständnis von Journalismus zu tun haben. Wir haben Herrn Ohanwe im Übrigen auch gebeten, alle Arte-Bezüge von seinem X-Profil zu entfernen. X-Profil. Das und da war dieser neue Name. Das klingt erstmal vernünftig, aber wenn man sich dann anguckt, was sie da rausgetwittert haben, wo der Ohan da schon wieder daran beteiligt ist, kriege ich schon wieder echt zu viel. Also was soll dieser Mist? Ach so, es geht jetzt hier wieder nicht hoch, aber das ist irgend so eine Sendung, die auch schon wieder so einen Namen hat. Die heißt Minded. Reminded. Reminded und macht so Marie Curie und das und jenes, also so Okay, ich habe da was Wissenschaft. anderes gesehen. Also ich habe gerade übrigens sein Profil offen. Steht links Arte in Orange, rechts steht Reminded und dazwischen sieht man Orhan war aus Paris in die Kamera grinen. Also für die Leute, die sich fragen, was er geschrieben hat, hast du ein Beispiel? Aber er hat halt wieder massiv relativiert und Israel Apartheidstaat und die wehren sich nur. Und da ist doch jedermanns Recht, sich zu wehren. Malcolm, man kann sich wehren, aber zwischen wehren und unschuldige Frauen irgendwie kidnappen, schänden und durch die Straße paradieren, gibt es einen Unterschied. Also, Malcolm, den solltest du erkennen, wenn du Journalist bist. Und wenn nicht, bist du für den Job einfach nicht geeignet und solltest vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in die Produktion gehen. Oder nach Palästina. dieser Tweet ist hier unter diesem Ding hier nämlich drauf, das sich nennt Clashing Differences, unsere neue Okay. Miniserie. Ihr Panel ist zu weiß, zu hetero, Ausrufezeichen. Besetzen Sie diverse, Ausrufezeichen. Lautet die Ansage einer internationalen Frauenkonferenz an den Verein House of Women, der an der Konferenz teilnehmen möchte. Das gibt Ärger. Ja, also volle Elle progressiver Schmarrn. Ne? Und jetzt aber der Malcolm Hanwe ist dann einer zu viel, oder was? Verstehe ich dann auch wieder nicht. Kommt mal klar. Überlegt mal, Arte, was ihr da. Also, Malcolm Hanwe ist ja nur ein Symptom von diesem ganzen Scheiß. Das ist der ganze postkoloniale Blödsinn. Das ist doch nicht original von denen. Der hat sich das doch nicht ausgedacht, den Kram, den er von sich gibt. Ja, das ist ein bisschen Pseudo, ne? Finde ich auch. Die sind ja eh so unterwegs. Und auch in ihrem Programm halt immer wieder gern erkennbar. Tja, lustigerweise zeitgleich gab es eine Medienkonferenz der neuen deutschen MedienmacherInnen. Kennen wir ja auch aus bestimmten Kontexten. Ja, die bieten ja Fortbildungen an, dass die Leute halt besser ihre Haltung zeigen können, sage ich mal kurz gesagt. Im Rahmen unserer gestrigen Medienkonferenz hat Malcolm O'Hanwell mit Vanessa Wu einen Workshop zum Thema Kreativität im Journalismus gehalten. Was damit wohl gemeint ist. Von seinem Tweet zu den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten wussten wir nichts. Er war auch kein Gesprächsthema des Workshops. Ja, aber trotzdem wird sich distanziert, wo man nur kann. Und das ist halt diese Medienkonferenz. Da habe ich leider jetzt noch kein Video irgendwo online gefunden. Vielleicht gibt es das ja, aber ich meine, die Inhalte, die sprechen ja für sich. Das ist ja auch, schlägt ja auch in die Kerbe rein. Sehr geil. Warum Ne, heißen Mohammed die Amjahid war auch dabei, der alte, unser alter denn Kumpel. jetzt im MXD? Heißen die schon immer so? Weil das Deutsche fehlt ja dann irgendwie. NX, nee, oder was? NXM. Es heißen nicht mehr Neue Deutsche Medien mal, sondern X. Ah, okay. Sind jetzt auf Twitter oder was? Genau. NX, naja. Auf dem Panel besprechen Haji, Haruna, Ölka, Mohammed Amjahid, Mo Asumang und Mareike Reimann. Wie Journalismus aussehen kann, der die Demokratie vor dem Rechtsruck rettet. Moderiert von Ebru Taşdemir. Gut, und natürlich Malcolm Muanwell geben einen Workshop, wie Journalismus kreativer wird, ne? Wie Tweets kreativer werden, haben wir ja gesehen. Völkerverständigung. Vernetzungsformat für JournalistInnen mit Deutsch als Zweitsprache. Ja, auch wertvoll, wertvoll. Ne? Und ein Meetup für bedrohte JournalistInnen, ne, von Ach, die Frau Karakaya von Karakaya Talk, die ist da auch besonders toll. Und Mhm. Nive, auch sehr objektiv und vernünftig. Genau. Unten haben wir Moderiert noch mal von Polo Türk. das Die ganze Programm. Wie schlimmsten gesagt, vielleicht gibt es da ja ein Mediendiskurse. Video, das wird Das sich auch sagen für so Leute, eine. die uns die widerlich weiße Mehrheitsgesellschaft gebracht haben. Die bringen uns die schlimmsten Mediendiskurse. Die große Medien-Shitshow, der medienkritische Jahresrückblick mit Esra Karakaya, Nile, Rida Karel Chokoegno, Juri Vasenmüller, Moderator Polo Türk. Ja, ganz unten ist nochmal das Tagesprogramm in Blau. Ist wichtig natürlich. 19.30 Uhr bis 22 Uhr, das Get Together. Da wurde der Malcolm Ohrenwart angesprochen. Oh Gott, wir müssen uns von dir distanzieren. Wir schicken jetzt mal den Tweet raus. Ja, ja. Woher das sind Barrierefreiheit? Wir möchten die Veranstaltung möglichst diskriminierungs- und barrierefrei gestalten. Sonst kommt die Aware-Macht. X. NXM. Hm. Dabei verschiedene Bedürfnisse berücksichtigen. Vor Ort steht ein Awareness-Team ein, Fragen und Anliegen als Gesprächspartner, Sternchen innen bereit. In Räumlichkeiten gibt es einen Gebetsraum. Super. Und einen Rückzugsort mit Wickelmöglichkeiten. Total wichtig, damit alles. Damit ihr euch eine neue Windel anziehen könnt, bevor ihr in den nächsten Talk geht. Security-Personal kontrolliert, dass uns keine unangemeldeten Gäste besuchen. Wollen die keine Klimakleber in ihrer Konferenz? Scheinbar nicht. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. Außer die Security lässt dich nicht rein. Ja, eben, ne? Das ist auch ein guter Widerspruch, ey. Weil jedes Freibar, ich finde, unangemeldet der Gast bist. Der Tannhäuser Geld merkt an, dass das schon ziemlich nach Grenzen klingt. So, wo man Leute nicht reinlässt. Ausgrenzen. Mhm. Unangemeldete Gäste, ja. Mhm. Oha. Das ist auch total unangenehm. Das ist Gäste so unangemeldeten Gäste nicht so unangemeldet zu kommen, so Gäste, das ist immer sehr. Ihr braucht die doch als Fachkräfte. Unangemeldet ist auch so ein patriarchalisches Konzept. Ah ja, und dann haben wir jetzt hier nochmal den Herrn Abu Chaka, weil ein Palästinenser kommt nicht allein. Malcolm Ohanwe und Abu Chaka befinden sich in guter Gesellschaft. Wer den nicht kennt, das ist der Chef von dem Clan, der diverse Sachen geklaut hat. Die große Goldmünze und den Schatz da in Dresden, oder war es Leipzig? Dresden war es, glaube ich. Ja, genau. Der feiert auf Instagram wie den Angriff der Hamas auf Israel. Auf einem Post schreibt er, ich liebe es, sowas zu sehen. Die ganze Familie lebt von unserem Geld, während sie nebenbei noch andere Geschäfte betreibt. Sollten wir uns sowas bieten lassen? Meine Meinung ist nein, aber das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir das irgendwie mehrheitlich durchgesetzt haben, fürchte ich. Ja. Verbrechern gefallen Verbrechen. Shocking News. Ja, ich grüße Arafat aus Weisen, sagt Kingsburn. Ich grüße zurück. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mal mitbekommen habt. In Australien läuft es mit den Ländereien teilweise so, dass sie den Aborigines zurückgegeben werden. Und das Ganze nennt sich Land Acknowledgement, beziehungsweise Land Acknowledgement heißt erstmal, dass man erstmal anerkennt, dass sie da herkommen und dass man das mal gehört oder so. Genau, so wie werden wir jetzt sagen, wenn wir danken den alten nordischen Ureinwohnern, die Gallier und Römer von hier vertrieben haben in den Wäldern. Ich danke den Pythologen. Wir wollen unsere Handlungen hier segnen. Mögen sie uns durch den Wald begleiten. So in der Art, dann wird da eben gedacht, der Vergangenheit und so weiter und Respekt gezollt, tralala. Mit Worten aber in der Regel nur, bei irgendwelchen Kulturveranstaltungen. So intensiv halt, dass es auch schon nervt. Konservative heißt es, sind genervt, sagt die neue Zürcher. Ich denke mal, dass das eigentliche Problem steckt eher darin, dass da irgendwie massenweise Land rückanerkannt werden könnte oder so. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kann man ja mal hinterfragen, weiß ich nicht genau. Aber das ist so ein Trend, wie soll man sagen, eine Wiedergutmachung, die sich die ganz Progressiven wohl wünschen oder so. Hey, Kolonialismus rückwärts oder so. Fragt sich, wofür man dann der Stärkere war damals, ne? Der Klügere gibt nach. Ja, der Klügere gibt nach. Mal zwischendrin vielleicht. Weißt du, warst du durch damit? Mhm. Dann würde ich einfach mal sagen, ich sag mal, was die Hochrechnungen sagen momentan. Oh ja. Wir haben einmal eine Hochrechnung aus Hessen von 18.48 Uhr von der ARD. CDU 35,5, Grüne 15,3, SPD 15,9, AfD 16,4, FDP 5,0, Linke 3,4. Also in Hessen die Linke klar raus. Bei der FDP schauen wir nochmal. Und AfD laut den aktuellen Hochrechnungen sowohl vor Grünen und als auch vor SPD, was der eigentliche Paukenschlag so ein bisschen ist für mich. Ja. Und hier haben wir eine Hochrechnung für Bayern, 18.47 Uhr ARD, 36,8% CSU, 15,9% Grüne, 14,1% Freie Wähler, 15,2% AfD, 8,4% SPD, 3,1% FDP. Also hier ist es für die FDP, glaube ich, auch endgültig vorbei in Bayern, jetzt für diese Legislaturperiode auf jeden Fall. SPD mit Verlust von minus 1,3%. Ich dachte, die hätten mal ein bisschen mehr gehabt, aber das ist wohl ein bisschen länger her in Bayern. Ja, Freie Wähler können dank Süddeutscher Zeitung um 2,5% zulegen. AfD legt um 5% zu. Und die Christen gewinnen im Prinzip. Ja. An beiden Seiten. Obwohl sie halt, also Claudia Roth hat auch schon gesagt, irgendwie die CDU, die CSU müsse unbedingt erstmal mit den Grünen sprechen. Es gäbe so viele tolle Sachen, die man zusammen machen kann. Genau. Was damit wir, dann noch. Meinst du, die Katharina Schulze hat jetzt doch Bock auf alte weiße Männer? Oder ja, Isa 2 wieder anfangen. Alles oder kaputt so machen? Ja. Aber du weißt doch, nach der Wahl ist was kehrt mich mein Geschwätz von gestern. So, da haben wir wieder mal Simone Dede-Aivi, auch sie eine Anwärterin auf den Taz-Kolumnenthron, nachdem der jetzt schon lange verwaist ist. Juhu, Moni. Über eigene Rassismuserfahrungen spreche ich nicht öffentlich. Ah klar, ich rede und schreibe auch darüber, dass Rassismus mir auf vielen Ebenen begegnet und mein Leben beeinflusst, doch konkreter werde ich nicht. Zum einen ist es einfach verdammt persönlich. Eine rassistische Beleidigung entgegengeschleudert zu bekommen, angegriffen oder aus rassistischen Motiven ausgeschlossen zu werden, ist jedes Mal auch eine schmerzhafte persönliche Erfahrung. Auf struktureller Ebene wird eine ganze Gruppe abgewertet. Nein. ihr seid doch nicht, oder, also ich bin ja kein Schwarzer, ich weiß es nicht, aber seid ihr über so eine telepathische Leitung verbunden? Zu so einem Art Netz oder Hive oder so? Weil sonst kriegen vielleicht die anderen Schwarzen gar nicht mit, dass dir jemand was Böses gesagt hat. Also kann das gar keine strukturelle Abwertung einer Gruppe sein. Das denkt sie wahrscheinlich. Ansonsten bist du ja quasi strukturell weiß. Ne? Das kennen wir ja auch. Also. Ja, da ist doch oder dieses strukturelle Dings ist doch verlinkt, glaube ich. Ich habe mir das angeguckt, aber vergessen auch zu klicken. Was ist denn da wohinter? Was für eine Beschreibung, für eine tolle strukturelle Ebene. White Supremacy oder sowas. Ja, strukturelle Ebene. Antirassismus ist systemrelevant von Dina Riese. Ach ja, das ist einfach nur ein neuer Antirassismusbericht. Ausländer am meisten betroffen. Achso, im Endeffekt. Desinformation, ne? So persönlich betroffen ich auch sein mag, wenn es um Rassismus geht, dann geht es nicht um mich, sondern einen politischen Komplex, der sich ganz unterschiedlich präsentiert und in diversen Bereichen auf unterschiedliche Gruppen einwirkt. Laber. Ist ja klar. Ja. Oft heißt es, persönliche Erfahrungsberichte seien wichtig, damit nicht Betroffene verstehen könnten, dass es Rassismus gibt. Angesichts der vielen Toten im Mittelmeer und des rechten Terrors von NSU über Halle bis nach Hanau ist diese Haltung einfach zynisch. Ja, natürlich. Erklärt, das hat alles damit zu tun. Und deswegen müssen wir jetzt sofort sämtliche Regeln ändern und unser Land umwälzen. Die Toten im Mittelmeer haben nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit Geldgier von Schleppern und mit Leuten, die falsche Entscheidungen treffen, deren Folgen sie nicht übersehen können. Das dem Rassismus der Europäer anzulasten, ist absolut bodenlos, Frau Dede-Aivi. Meine Erfahrung ist nicht repräsentativ. Nehmen wir Racial Profiling. Auch ich wurde schon eindeutig nur deshalb von Polizei oder Sicherheitskräften kontrolliert, weil ich schwarz bin. Haben die das gesagt? Oder war das in deinem Kopf? Stimmt, ja. Die haben gesagt, die sieht doch aus wie eine Taz-Autorin. Lass sie mal kontrollieren. Aber sie hat einen hellen Hautton und wird eher als von hier gelesen. Ja, Das ist auch gut. Klar, als wenn wir alle mit so einer Family Guy Skala rumlaufen dieses würden. Dieses von hier also, Moment, aber, ich glaube, es kann von hier. Dieses von hier ist aber kein Sachbuch dann. Das ist eher Belletristik. So Fantasy-Roman. Wo ist es denn? Ah, da genau. Ich habe das Privileg, sehr frei entscheiden zu können, welche Wege ich nehme und wo ich mich aufhalte. Ich meide zum Beispiel alle Orte mit einer erhöhten Polizeipräsenz. Hä? Also du gehst nicht auf die Straße, oder was? Du wohnst doch sicher in Berlin. Was machst du denn da? Da ist überall nicht zum Bahnhof. Ich gehe auf jeden Fall nicht zum Hauptbahnhof. Oder auf Konzerte oder ins Fußballstadion oder irgendwie sowas. Nein. Demonstrationen, meidest du alles, du bist eigentlich nur zu Hause. Oder wie verstehe ich? Die Leute schützen sie da ja auch gar nicht, ne? Fühle mich am wohlsten zu Hause. Sehr geil finde ich auch ihre Coping-Strategie. Nachdem ich beispielsweise mehrmals kurz nacheinander im Bus angepöbelt wurde, habe ich einfach aufgehört, diesen Bus zu nehmen. Na siehst du, ist doch ganz einfach. Wie wär's denn einfach mal mit einem Arsch in der Hose und sagen, ihr leckt mich am Arsch? Was du sagst, interessiert mich überhaupt nicht. Das perlt an mir ab wie an einem Regenmantel. Aber der Bus ist strukturell. Nein, aber der Bus ist strukturell. Das ist ich komme auch anders zur Arbeit, aber die wenigsten können sich das aussuchen. Ich habe inzwischen so viele Anpassungen vorgenommen, dass ich bei einigen nicht mehr mitreden kann. Fußballstadion, Innenstadt. Aber ich kann gegen die Strukturen kämpfen, die diese Anpassungen immer wieder notwendig machen und mich für diejenigen einsetzen, die mehr leiden als ich. Guckt her, ich bin so ein guter Mensch. Ist das nicht wunderbar? Persönlich fällt mir auf, ich kann mich auf meine Rassismusvermeidungsstrategien immer weniger verlassen. Die Angriffe kommen aktuell immer häufiger aus Ecken, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ich denke, hier geht es um die Mitte, Extremisten auf Blue Sky oder so. Also das... Vielleicht hat ja auch jemand aus ihrer Umgebung gesagt, hier, hör doch mal auf, dich immer so in den Mittelpunkt zu stellen. Und dieses Rassismusgejammer, das zieht halt auch die ersten dreimal, aber dann wird's fad. Weil wir haben noch nie einen anderen Artikel von Simone de Dejaivi gelesen. Es ist immer nur ich, ihr, Rassismus, wir gegen die, Hilfe. Kolumne Diskurs Pogo. Genau, Diskurs Pogo. Aber bitte nicht anrempeln. Ich schub's nicht. Verbal. Oi. Emotional Truth, Leute. Ach, gefühlte Wahrheiten, ja. Mhm. Sagt der Hassan Minhaj. Das ist wohl ein Comedian aus Amerika. Ein sehr lustiger Mensch. Und der hat sich so ein paar Diskriminierung überlegt, damit er die in seiner Comedy ansprechen kann. Aber das wusste natürlich keiner, dass er sich die Sachen nur ausgedacht hat. Und dieser New Yorker-Artikel hier fragt sich jetzt ehrlich, ob das überhaupt so schlimm ist. Weil so nach dem Motto, ne, wir kennen das ja von den Progressiven, irgendwas mit ja dran sein, ne? Nur weil er sich jetzt seine Rassismuserfahrungen nur ausgedacht hat. Heißt das ja nicht, dass andere Leute die nicht wirklich haben. Und wenn er die jetzt anspricht für die, ist das doch eigentlich gut. Ja, da gibt doch quasi anderen Leuten ein Medium, wie sie ihre eigenen gelebten Erfahrungen kanalisieren können. Die können das doch oft gar nicht in Worte ausdrücken und benutzen ihn dann dafür. Genau. Und ist wertvoll, sowas. Nur weil das halt überhaupt nicht gestimmt hat, ist es ja trotzdem emotional war. Wir können es durchleben, was andere Leute ja definitiv durchleben. Ich meine. Ja, genau, man kann sich da reinversetzen, dann wird das wahr. Siehe Lindemann und Co. Ja. Nur weil er freigesprochen ist, bedeutet das ja nicht, dass die Opfer nicht die Wahrheit gesagt haben. Und in diesem Fall halt eben anekdotische Evidenz mit einer ausgedachten Anekdote quasi. Also ganz besonders toll, aber beweist halt Sachen, die andere Leute ja bestimmt erleben, weil wir kennen das ja, ne? Und ist ja dann wertvoll, weil wir vermuten das ja eh alle, dass wir haben das ja empirisch schon lange geahnt, ne? Dass das ja alles ganz, ganz schlimm diskriminierend ist und so. Problem an der ganzen Sache, also mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen, dass es halt ja einfach falsch ist und der Sache ja im Endeffekt nicht nützt, auch wenn ihr das gerne hättet, ist es auch so, dass der Mann damit ganz schön Schaden angerichtet hat, weil eine von den Storys zum Beispiel, die er erzählt hat, war, dass angeblich jemand, eine Familie damit nicht einverstanden war, dass er mit der Tochter von denen irgendwie verkehrt, weil er ja ein dunkelhäutiger Mensch ist. Und das Problem ist an der Stelle, dass die Leute das herausgefunden haben, um wen es da geht, also um welche Familie und um welche Frau, weil er das wohl mit dem, was er da erzählt hat, das nachvollzogen werden konnte. Und ja, die haben diese Leute halt gemobbt, ne, weil die ja dachten, dass die Rassisten sind oder so, weil er ja so eine super tolle Story über die erzählt hat. Und die stimmt halt nicht. Ne? Aber ja, unsere super tolle, gesellschaftlich relevante Antidiskriminierungsarbeit mit ausgedachten Geschichten, unter denen die Leute dann an den Vorwürfen zu leiden haben. Ja, aber Worte führen doch nur zu Torten, also, ne? Ja. Tja. Und verklagen die den jetzt wenigstens? Weiß ich nicht. Ja gut, ja. Tunesiens Präsident lehnt EU-Finanzhilfen ab. Ja, da geht es wohl unter anderem auch um diese Migrationsgeschichten, dass sie von den Tunesiern wird gewünscht, dass sie da die Leute vom Flüchten abhalten, so ungefähr, wie sie das ja mit dem Erdogan auch gemacht haben. Aber der tunesische Präsident möchte eben nicht, er lehnt das ab und möchte nicht hier ein paar, was hat er gesagt, Almosen, da haben wir keinen Bock drauf. Gnaden, nimmt nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnelt, sagte Präsident Kais Saied bei einem Treffen mit Außenminister Nabil Amar. Ja. Tunesien lehnt ab, was die Europäische Union in vergangenen Tagen angekündigt hat. Also das läuft schon mal nicht. Ja, also ich fand es auch ganz schön wild, was da so drin steht, weil ja, wir nehmen von aus diesem Land quasi Leute auf, weil das da ja nicht geht, weil das ja so schlimm ist da. Und die sind total entspannt an sich. Also ja. Das passt da nicht so richtig zusammen. Ja, weiß ich nicht genau. Ja, das ist halt nicht uninteressant. Die Details von Tunesien sind mir aber auch nicht so geläufig. Ja, Germany to stop funding sea rescue charities. Da geht es ja um die... oder auch nicht, oder wie? Ja, oder auch nicht. Ich finde die Berichterstattung ein bisschen seltsam. Es wird jetzt berichtet, dass es internationale Signale gibt, dass halt jetzt erstmal Zahlungen gestoppt werden sollen, die noch ausstehen. Also 800.000 von den 2 Millionen sind wohl schon geflossen, die da bewilligt wurden. Und der Rest soll jetzt erstmal nicht ausgezahlt werden. Ich habe Twitter gelesen, dass das irgendwie so ein Missverständnis war von was der Scholz gesagt hätte, dass noch nichts ausgezahlt wäre oder so. Ja, aber was da jetzt genau gemacht wird, also es wird international irgendwie... kommt es mir so vor, als ob es von der deutschen Regierung so dargestellt wird, als ob man das nicht unterstützen wolle, aber de facto es trotzdem weiter tun würde, weil die Kommunikation in Deutschland, da habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass irgendwer gesagt hat, nee, wir zahlen da jetzt nichts mehr. Ja, die Kohle muss dann über den Minister freigegeben werden oder so, ne? Im Gegenteil, das Auswärtige Amt setzt den Auftrag des Bundestags zur Förderung ziviler Seenotrettung mit Projekten an Land und See um, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes der deutschen Presseagentur am Samstag mit. Anderslautende Berichte seien nicht korrekt und die Erklärung ist, aufgrund eines technischen Versehens ist im derzeitigen Entwurf des Haushaltsplans 2024 die explizite Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel zunächst nicht erfolgt. Das wird aber korrigiert. Weiter hieß es, auch für die Jahre 2024 und 26 bis 26 ist eine Förderung der Seenotrettung mit Verpflichtungsermächtigungen des Bundestags vorgesehen. Diese werden wir umsetzen. Was für ein Rumgehampel. Also international machen wir uns damit wirklich lächerlich. Gerade für diese Sache, ich meine, sie entspricht der deutschen Logik, kann man wirklich nicht anders sagen. Aber gerade für sowas haben die Leute in Italien gar kein Verständnis für und international ja immer mehr Kopfschütteln über Deutschland, was solche Sachen angeht. Und mit Recht. It's called saving lives. Ich wollte auch gerade sagen, it's called saving lives. Ja, der macht euch schon lustig, aber it's called saving lives. It's called saving lives. It's called not steiging into a Nussschale and trying to cross the ocean. Fuck, echt. Tja, it's called, Leute verdienen sehr viel Geld damit. Geht auf den Landweg, dass da in den italienischen Ermittlungsakten rausgekommen ist. Ne? Geht es ja nicht um wenig Geld. Die können auf dem Landweg locker in die Emirate kommen oder nach Irak oder Bagdad oder was weiß ich wohin. Warum müssen die hierher kommen? Ja, wenn das am Ende noch ein Geschäft ist, dann ist das ja gar kein Wunder. It's called saving lives! Gott, ich kotze. Dass das halt hier Leben kostet, auf lange Sicht, ist scheißegal. Ich finde, wir könnten da ja auch mal einfach mit dem Effizienzgedanken rangehen und man könnte diese paar, es ist ja gar nicht so viel Geld, es sind ja nur ein paar Millionen Euro, also das sind ja Peanuts, wenn man sich überlegt, was die Leute, die dort mit den Flüchtlingen vor Ort arbeiten, was die für einen Umsatz haben, die könnte man doch einfach besteuern. Ne, und so könnte man die legalisieren, an den ersten Arbeitsmarkt heranführen, ne, da können die quasi schon so Qualifikationen, wo man dann später sich das hier anrechnen lassen kann bei einer Berufsausbildung oder so. Also man muss da innovativ denken. Ne, so kriegt man das Geld dann ganz schnell wieder rein. So, Ironie aus. Was heißt denn links? Ja, was heißt denn überhaupt links? Sagt Missy Magazin. Unser Glossar gegen die Panik vor Wörtern. Also haben die Leute Angst vor links oder was? Ja, rote Angst. Ganz hier. Diesmal links. Dann folgt halt die Definition per Marx, also die Wurzel für den Menschen ist so Marx, der Mensch selbst und keine höhere Macht. Notwendig sei daher, dass alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Also nie wieder Kommunismus, dem kann ich mich anschließen. Das bedeutet ja, links, cool, da bin ich auch links. Das habe ich auch irgendwie so nicht verstanden, weil diese ganzen autoritären Ansätze von links passen ja nur gar nicht zu diesem Leitsatz von Marx, aber gut. Zwar sind hier bereits Einsprüche angebracht. Die linke Philosophin Eva von Redeker etwa würde darauf hinweisen, dass nicht der Mensch allein die Wurzel des Menschen ist, sondern wir Teil eines ausgeklügelten Ökosystems sind. Dennoch, in einer Welt, in der mithilfe von häufig verrechtlichter Gewalt tiefe Ungleichheiten zwischen Menschen verteidigt werden, in der Staaten und Religionen unter Berufung auf Nation oder Gott Menschen unterdrücken und in der es vielen schwerfällt, sich ein Dasein ohne Warenproduktion nach verdammt, ihr hättet es ja fast geschafft. Wieder eine von irgendwas. Das finde ich auch so geil. Und den Verkauf der eigenen Arbeitskraft auch nur vorzustellen. Habt da keine Baronesse oder sowas gefunden, die bereit war, euch da ein Statement zu geben? Oder wie musstet ihr euch denn davon irgendwas begnügen? Oder ein Graf sowieso? Aber es stimmt irgendwie, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Nicht nur einige, sondern alle Verhältnisse. Nicht nur für wenige, sondern für alle Menschen. Denn wir, das ist eine der wichtigsten linken Grundannahmen, sind zwei Individuen, aber gleich geboren. Ungleichheit, sei sie rassistisch, sexistisch, USW begründet, ist gesellschaftlich hergestellt. Nee. USW, nee. Ist das die neue Partei oder wie? Die USW. Das ist so, nein. Der Größere war auch schon in der Steinzeit derjenige, der den größeren Hirsch gefangen hat, im Zweifelsfall, wenn er Glück hatte und ein bisschen geschickt war. Oder der dem anderen irgendwie aufs Maul gehauen hat und sich irgendwie die blonde Steinzeit-Queen mit in seine Höhle geschleift hat. Ich meine, nicht alle, also ihr habt doch gerade noch von einem Ökosystem gesprochen. Da gibt es auch größere und kleinere und fressend und gefressen werden. Ich meine, wie blind seid ihr? Und wie sehr verkennt ihr, was den Menschen ausmacht und antreibt? Das ist wirklich Verblendung, ist das. Nee, das ist jetzt vegan sein und Veganer werden. Okay, dann wird ein bisschen erklärt, warum das überhaupt links heißt. Bla bla bla, Sitzordnung, Parlament, la la la la la. Ja, dann also wird richtig Tiefenanalyse, ja. Nach 1789 arbeiteten dann jene an der Einlösung des linken Versprechens, die die Messlatte der Freiheit und Gleichheit auch an die postrevolutionären Verhältnisse anlegten. Freiheit und Gleichheit für die versklavten Menschen in Frankreichs Kolonien, etwa auf Santo Domingo, wo sie sich selbst befreiten und 1804 die erste schwarze Republik Haiti gründen und ein Pogrom an der weißen Bevölkerung. Ja, und danach ist nie wieder was Schlimmes passiert. Und in Haiti läuft es ja echt gut. Also da... Ich meine, Haiti ist ja das Wakanda der Karibik da. Also Freiheit und Gleichheit für die wachsende Arbeiterinnenklasse beim Sturz der Monarchie und des Feudalismus auf der Seite des Bürgertums gekämpft und ihm so zur Macht verholfen hatten, nur um festzustellen, dass die Ausbeutungsverhältnisse in den Fabriken auch mit politischen Freiheitsrechten fortbestanden. Und so weiter und so fort. Marx Internationale, erste Internationale hin und her. Was uns zu der Frage bringt, was sind alle, die sich links nennen, ich muss sie vorlesen. Ist jede die sich links nennt, auch wirklich links? Vielleicht lässt es sich so sagen. Wenn es etwas gibt, das über die Jahre und Kontinente Linke geeint hat, dann ist es der Streit darüber, wie die Verhältnisse zu beschreiben sind, die es umzuwerfen gilt, wie das Umwerfen funktionieren kann und was danach kommt. Ja. Ihr wisst nicht, was danach kommt. Ihr hofft. Ihr malt Utopien an die Wand und hofft dann, dass die Welt sich diesen Utopien angleicht. Das ist nicht der Weg. Und es ist auch nicht der Weg zu glauben, man könne den Menschen mit Hilfe von Demagogie, Propaganda, Gehirnwäsche ab Kindesbeinen irgendwie in eine Form drücken. Das funktioniert vielleicht ein, zwei Generationen lang. Und dann wird sich die Gegenbewegung, das wird so krachen. Ihr werdet den Schlag kaum hören. Genau. Ja, das hier lese ich jetzt nicht vor. Es ist eine schreckliche Hagiografie, muss ich sagen, finde ich. Es ist ein Lobgehudel zum Abschied von Georgine Kellermann aus dem WDR. Warte mal. Die Sie war zu gut für den WDR, oder wie? Ja, nee, aber ich hätte niemals irgendwie das vorher machen können. Ich hatte zu viel Angst, dass ich dann Jobs nicht kriege und die Gesellschaft und Ja, gut, dass wir alle dafür bezahlen müssen, die Gesellschaft. Genau, sie sagen, dann kommt es irgendwann auf X. Diese Menschen akzeptieren andere nicht. Das Problem auf X sei, sagt Kellermann, dass eine kleine Gruppe von Leuten dort sehr laut schreit und unglaublich gut vernetzt ist. Die retweeten sich gegenseitig. Die retweeten sich gegenseitig. Stellt euch das mal vor. Ist das nicht illegal schon? Faktencheck, das heißt jetzt reposten. Re-Xen. Teilweise war. Von ihren 43.000 Followern würden geschätzt 35.000 nur mitlesen. Sie selbst wolle nicht mitspielen bei den Pöbeleien, sagt Kellermann. Ich schreibe nicht in dem Ton zurück, in dem ich angesprochen werde. Manchmal ist ihr Ton zumindest doch so, dass er missverstanden werden kann. Im November 22 schrieb Kellermann als Reaktion auf den Tweet eines polnischen Users, der sich kritisch über Ursula von der Leyen und die EU-Sanktionen gegen Polen geäußert hatte, because Poland is a shame to all Europeans. Weil Polen eine Schande ist für alle Europäer. Ja, ich meinte natürlich die polnische Regierung, wie sie mit Frauen umgehen, mit der Justiz, eine Schande für Europa. Ich habe mich mehrmals entschuldigt, mehrfach, aber der wird mir nach wie vor vorgeworfen, der Satz. Und dann kommt natürlich der Nachsatz häufig verbunden mit transphoben Bemerkungen. Ist schon einfach, wenn man sowas hat, da muss man immer hinten dranhängen kann und sagen kann, ich habe Scheiße geredet, ja, ich habe Dünnsinn geredet und so, ich habe es hinterher bereut, aber das Schlimme ist ja, dass die Leute sagen, ich habe ein Kleid an. Wir müssen unsere Demokratie... Aber der hat halt keine Entschuldigung, ne? Ja, der Jan musste gehen, ne? Wir müssen unsere Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln gegen ihre Feinde verteidigen, weil sie es wert ist. Das war noch so ein Satz, den sie getwittert hat im Juli dieses Jahr. Es gab keinen Zusammenhang, sagt Kellermann. Ich habe das einfach so rausgehauen. Dann fügt sie hinzu, es sei eine Reaktion auf die Umfrageerfolge der AfD gewesen. Mir ist nur kurz die Maske verrutscht. Und auf eine Äußerung von Harpe Kerkeling, den sie sehr schätze. Dieser hatte Ende Juli in der Talkshow von Maybrit Illner gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik. Mir kommt es so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, das ich nicht miterleben möchte. Das hat mich so in Rage gebracht, dass ich gedacht habe, wir müssen etwas tun. Ja, und dann hast du gesagt, wir müssen die Demokratie auch mit nicht-demokratischen Mitteln schützen. Interessant. Ich denke, die meisten haben verstanden, was ich meinte. Wir müssen die Demokratie die schützen. Genau. Und was machen Menschen wie ich, wenn Menschen wie die an der Macht sind? Und ja, also sie fürchtet im Verzuge der Machtergreifung der AfD um ihre persönliche Sicherheit. Aber sie macht jetzt auch erstmal eine Kreuzfahrt von New York nach Hamburg. Hast du mal geguckt, Schorschine, was das an Schweröl kostet? Hat Luisa das freigegeben oder nicht? An diesem Abend gibt es nicht mehr viel zu tun. Georgine Kellermann sitzt dann an einem Tisch in der Abendsonne. Menschen laufen vorbei. Einer ihrer schwarzen Ballerinas mit den goldenen Schleifen ist ihr vom Fuß gerutscht. Sie kümmert sich nicht darum. Auf dem Smartphone kommen Nachrichten herein. Sie hat ja heute Geburtstag, ihren 66. Das Leben von Georgine Kellermann hat eben erst begonnen. Eier aus Stahl. Sie fängt gerade erst an. Tja, sie fängt gerade erst an. Ich habe vielleicht schon eine Idee, was sie machen könnte als nächstes. Aufhören. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ja, aber ich meine, der nächste Tab wäre doch wie geschaffen für sie. Ja, da kann sie sich direkt betätigen. Was ist eine Anfängerin, frage ich mich an dieser Stelle noch. Tja, sie fängt gerade wieder an. Vielleicht kann sie sich ja im nächsten Jahr für die Open Category bei den Weltschwimmmeisterschaften anmelden. Hätte sie das dieses Jahr gemacht, wäre sie wahrscheinlich die erste Schwimmweltmeisterinnen, Innerinnen, was auch immer geworden. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Die Weltschwimmvereinigung, World Aquatics Society, die ganzen Schwimmveranstaltungen ausrichtet, die hat sich mit der Thematik Mann, Frau, Transmann, Transfrau, was jetzt ganz genau, in der Art und Weise auseinandergesetzt, dass sie gesagt hat, okay, wir machen ganz strenge Regeln, dann haben wir eine Frauenkategorie, eine Männerkategorie und eine offene Kategorie, wo sich quasi alle, die sich anders sehen oder alle, die generell wollen, sich quasi die sich nicht in den anderen Kategorien einordnen können, genau, die können sich dort anmelden. Und vor ein paar Tagen ist quasi die Anmeldefrist abgelaufen und World Aquatics can confirm that no entries have been received for the Open Category Events. Also die Trans-Inklusion und das Diversity Management hat wunderbar geklappt, hat eine rege Nachfrage bekommen. Okay, es gab jetzt keine Entries, aber trotzdem, even if there is no current demand at the elite level, the working group is planning to look at the possibility of including open category races at Masters events in the future. Also es wird bei den nächsten Veranstaltungen wird weiterhin eine offene Kategorie geben und man darf sich gerne bewerben. Und die Farce geht einfach mal immer weiter. Ne? Ein bisschen zur Aufmerksamkeit, ein kleines Trans-Thema hier. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass halt die Leute, die sich da eintragen könnten, alle sagen, oh nee, das ist aber hier Apartheid. Das ist strukturelle Ausgrenzung. Irgendein Scheißdreck, da machen wir nicht mit, wir wollen bei den Frauen mitschwimmen. Genau. Ja, eigentlich ist es ja die beste Variante, nur einfach für die dann eine eigene Kategorie zu haben. Absolut, absolut. Mhm. Tja. Open Races, auch weiße? Ja, vielleicht. Kreuzberg ist überall, das bitte nicht. Kreuzberg ist überall. Jeder ist auf seine Weise normal. Das heutige Deutschland ist plural. Friedrich Merz hat es mit seiner Kreuzberg-Metapher selbst entlarvt. Ich dachte, Neukölln ist überall. Jan Feddersen, Redakteur für besondere Aufgaben. Ja, also ist Neukölln, Kreuzberg ist für mich ja schon fast so eine verschmolzene Entität. Das ist lustig, weil als ich das erste Mal in Berlin war, 1986, habe ich genau da in Kreuzberg am Ende von der Straße, die vom Cottbusser Tor, ich glaube Adalbertstraße oder irgend sowas, runterführt, haben wir da eine Jugendherberge gehabt. Und ich habe Kreuzberg gesehen, wie es damals war. Da war es irgendwie so anders und exotisch. Und inzwischen ist es halt, ja, Anders immer und noch anders exotisch. und exotisch, aber halt erdrückend anders und exotisch. Und nicht umsonst ist das Cottbusser Tor heute ein krimineller Brennpunkt. Ja, und der Merz hat ja gesagt, Gillamoos ist mehr Deutschland als Kreuzberg Deutschland ist. Und er sagt hier natürlich, nee, weil Gillamoos ist ja irgendwie hier nur Krachlederne und Bier und Provinz und überhaupt, und das sei überhaupt nicht Deutschland. Was Konservative ängstlich fasst, angstlustvoll, furchtsam konstruieren, einen Gegensatz zwischen einem Provinzort und einem recht bunten, jedenfalls nicht klinisch sauberen Teil der Hauptstadt, existiert eben nur als gedankliches Konstrukt. Ich glaube eher, deine Theorie existiert nur als gedankliches Konstrukt, weil natürlich gibt es den Unterschied. Und natürlich ist der sichtbar und messbar sozusagen. Die meisten KreuzbergerInnen, um im Bild zu bleiben, fahren gern mal in die Gillamoose der Republik oder der Welt. Und jene, die in Bayern nicht in Städten leben, reisen beispielsweise auch mal in den KitKat-Club zur Entdeckung ganz anderer als offiziell sagbarer Lüste oder essen gerne Döner. Der aufgemachte Gegensatz ist schon gemessen am wirklichen Leben in unserem Land absurd. Alle sind ebenfalls mit diesem toleranzgesättigten Blick betrachtet auf ihre Weise normal. Sie gehören zu jeweils anderer Normalität. Ja, nee. Das ist Quatsch. In vielen Fällen kannst du ganz klar von einer gesellschaftlichen Normalität sprechen. Zum Beispiel auch wenn ihr das zu vernichten versucht, ist die Kernfamilie, Vater, Mutter und Kind, immer noch eine Realität und nicht irgendwie, nur weil es halt Patchwork-Familien gibt, ist das nicht die Normalität und auch nicht eine Normalität, sondern es ist eine Ausnahme, und eine Ausnahme, die gerade in dem Fall Kinder schädigt, in den meisten Fällen. Und deswegen ist sie nicht normal. Ihr habt vergessen, was normal bedeutet. Ihr denkt, normal bedeutet, es darf nichts anderes geben. Das ist aber eure eigene dumme Blindheit. Euer Splitter im Auge. Das ist das Problem. Normalität bedeutet einfach nur, dass du sagst, hier, das machen die meisten so. Das bedeutet nicht, alle anderen sind schlecht, böse oder müssen verboten werden, so wie ihr das macht. So denken wir nicht. Man hielt auf, so lauteten die Zauberworte des Erhaben sein Wollens, Nonkonformität, Abweichung oder Originalität. Wer etwas auf sich hielt, wollte als individuell gelten, bloß kein Mainstream-Geschmack. Letzterer war etwas für die, Achtung, Horrorwort, Masse, die man nicht sein wollte, also nicht normal, nicht einer Norm unterworfen. Dass daraus eine neue Norm erwuchs, die des Originalismus, der Antidurchschnittlichkeit, gehört zu den nur ironisch zu verstehenden Befunden unserer Gesellschaft. Niemand traut sich mehr, ganz nach Sigmund Freuds lakonischer Sichtweise zu sagen, ich bin ein Würstchen, eines wie alle anderen auch. Ein Bekannter sagte einmal auf meine Frage, was er in puncto Musik denn so höre, er sei da ganz individuell, er finde Phil Collins super. Und er hat den Witz nicht verstanden, denn er macht dann irgendwas irgendwie, Originalistinnen vermochten über diese Aussage nur mokant zu lächeln, was für ein Trottel. Dabei hat er recht, so wie die junge Dame, die die Mucke von Beyoncé für ihren Ausweis von singulärem Geschmack hält. Eben nicht, er hat dich verarscht. Er hat gesagt, ich bin individuell, ich finde Phil Collins voll super. Das ist entweder ein Gag drauf, dass halt Phil Collins in allen Ohren war schon, oder ein Gag darauf, dass alle Leute Phil Collins hassen und ihn wie du als dummen Mainstream hinstellen und er halt individuell ist, indem er deinen dummen Mainstream, deine Norm nämlich, dass Phil Collins Doodle Peedle Pop ist und dass der verachtet gehört, dass er sich über dich lustig gemacht hat. Aber gut. Naja. Die einen kaufen ihr Speiseöl beim Discounter, die anderen wollen eine geheime Quelle bei einem vollkommen und noch geheimeren Ölwinzer in einem beinahe toten Winkel der Toskana entdeckt haben. Wir kennen alle das Spiel der Distinktion und sind entwaffnet, wenn jemand auf diese ganzen Angeber-Innen-Bullshit so gar nichts gibt. Entschuldigung, ich bestelle jedes Jahr 5 Liter Olivenöl von einem griechischen Biobauern und das mache ich nicht, weil ich das irgendwie damit angeben will. Ich meine, wie mache ich das? Stelle ich mich auf die Straße vor mein Haus und sage, guck mal, geiler Kanister, wa? Oder was? Genau. Sondern ich mache das, weil das schmeckt und weil es eine bessere Qualität hat als der Dreck, der mir hier zusammengepanscht im Supermarkt bereitgestellt wird. Ja, du wohnst eben nicht in Kreuzberg, das ist der Unterschied. Als politisches Kulturkampfprogramm, siehe Merz, taugt dessen angebliche Normalität immer weniger. So wie er es zeichnet, ist das moderne Deutschland längst nicht mehr. Kurzum, wir sind alle normal und originell ist für sich genommenen, in offenen Gesellschaften alles und zugleich nichts Besonderes. Das Problem ist, ihr erodiert. Ihr versucht, die Normalität zu erodieren und ihr seht sie schon viel erodierter, als wir die wahrnehmen. Wir sind immer noch eher dabei, irgendwie wieder Sand nachzuschütten, damit euer ständiger Fraß an den Pfeilern unserer Gesellschaft halt nicht so viel Schaden ausrichtet. Ja. Vielleicht wäre es halt sinnvoll zu überlegen, ob ihr eure Originalität nicht in eurer Nische einfach weiterlebt und wie immer von jemandem dabei behelligt werdet, anstatt das allen aufzwingen zu wollen, weil das hatten wir halt schon ein paar Mal in dem Land hier. Vielen Dank. Hier im Fokus nochmal hat der Rainer Zittelmann, glaube ich, ist einigen bekannt, mir zumindest hauptsächlich von Twitter, eine ganz gute Analyse geschrieben. Was dann in unserem Staat irgendwie falsch läuft und was eben einigermaßen richtig läuft, oder beziehungsweise da wo der Staat sich einmischt, wäre es nicht nötig und da wo es nicht einmischt, wäre es dringend nötig. Also die machen im Prinzip alles falsch, und zwar genau diametral falsch. So fand ich eine ganz gute Analyse, Zusammenfassung. Ich weiß nicht, könnte man vielleicht noch was vorlesen. Viele Probleme in Deutschland haben ihre Ursache nicht in einem zu starken oder zu schwachen Staat. Unser Staat ist stark, aber dort zu sehr, wo er schwach sein sollte und dort zu wenig, wo er eigentlich stark sein sollte. Wenn Linke reden gern vom Marktversagen, lassen sie uns vom Staatsversagen sprechen. Man hat das aktuelle Beispiel. Die Bundeswehr hat für 1,3 Milliarden Euro digitale Funkgeräte bestellt, doch es gibt Probleme beim Einbau in Panzer, Gefechtsfahrzeuge und Lastwagen. Es ist nicht gewährleistet, dass man die Geräte in die Fahrzeuge überhaupt einbauen kann. Der Zustand der Bundeswehr ist beklagenswert. Deutschland ist nicht fähig, sich zu verteidigen. Seit Jahren ist klar, dass viele Panzerflugzeuge so weiter nicht funktionieren. Eine seiner Kernaufgaben, die Landesverteidigung, kann der Staat nicht wahrnehmen. Schon Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen befasste sich lieber mit Diversity-Kursen, Umstandsuniformen für Schwangere und Kinderbetreuung als mit Panzern und Flugzeugen. Ja, und das stimmt natürlich irgendwie. Ist das schon ein bisschen peinlich, dass wir nicht mal irgendwie die Bundeswehr halbwegs flott haben, sozusagen. Ja, und so geht das hier so weiter. Ja, vielleicht mal als Lesetipp, ne? Zittelmann. Oh ja. Noch so ein prominenter Autor ist hier der Roland Koch, Ex-Ministerpräsident, glaube ich, ne? Von Hessen oder was ist das? Von Hessen, und, ja. Ja, und der beschwert sich eben. Ja, über die Finanzen in Deutschland, über die vielen Schulden, die gemacht wurden und jetzt eben in diesem Jahr gemacht werden, dass wir so nicht weiterkommen. Lindner warnt vor haushaltspolitischen Eisberg, auf den die deutsche Volkswirtschaft zu navigiert. Doch statt den Kurs zu ändern, schreiben wir weiterhin eine schwere strukturelle Wirtschaftskrise. Ja, und dann eben die Schulden noch da oben drauf. Sehe ich im Prinzip auch so. Aber ich habe den Eindruck, unsere aktuelle Regierung hat irgendwie keine Mittel dagegen. Oder es kratzt sie nicht oder so. Sie gehen davon aus, dass irgendwie die Armut erstmal ein bisschen um sich greifen muss, damit das CO2 auch weniger wird oder so. Ich weiß es nicht. Die Analyse ist jetzt nicht so super tiefgreifend, aber schon auch gut genug, dass man es verstehen kann, wo die Probleme herkommen. Der Koch sagt das schon. Ja, wie gesagt, unsere Regierung ist aktuell nicht in der Lage oder fähig oder willens, da irgendwas dann zu ändern. Gut, die gehen noch, noch im alten wirtschaftlichen Paradigma mit niedrigen Zinsen, habe ich irgendwie den Eindruck. Ich meine, Christian Lindner sagt zwar, okay, wir zahlen jetzt 10-mal so viel für unsere Zinslast wie letztes Jahr, aber ich glaube, so ganz ist noch nicht angekommen bei den Leuten, was das bedeutet. Ne? Ja. Ja, und ab nächstes Jahr wird es dann auch mal richtig schön großen Schub geben bei der Gesamtverschuldung. Ne? Die Landkreise bzw. Kommunen haben sich schon nochmal, da ist der Schuldenberg auch enorm gewachsen jetzt, genau dadurch, was du sagst, eben die Zinssteigerungen auch. Wo wir gerade beim Koch sind, in Hessen bewegt sich nicht viel. Aber jetzt also definitiv in der letzten Hochrechnung die AfD bei 16,9%, damit ziemlich definitiv vor den Grünen und der SPD, die bei 14,9 und 15,5 liegen. FDP weiter bei 5,0, Linke weiter klar draußen. Ist die SPD in Hessen 8,5% hat? Das ist ja auch. Nee, das ist Bayern, was du gesehen hast. Okay, ja, in Bayern hat die SPD ja, 8,4%. Hier gibt es hier schon was Neues. Es gibt auch eine neue, aber da tut sich nicht viel. Also die AfD robbt langsam an die Grünen ran. Die Grünen haben in Bayern 15,7%. Die AfD hat sich jetzt in der Hochrechnung nochmal ein bisschen verbessert auf 15,3%. Wieso kriegen die 16%, ey? Warum? Ich raff es nicht, ehrlich. Naja, gut, das ist der super schwachen SPD zu verdanken. Ne? Ja, und Linke existieren da gar nicht. Irgendein Sammelbecken für die Münchner Schickeria, Großstadt, Studentenkinder muss es ja geben. Ich meine. Ja, und ich meine, die SPD hat da ja auch nur 1,3% verloren. Ne? Also, die sind ja sowieso nicht besonders stark. Ja, gut, aber das war mal eine Partei, die um die Regierung gekämpft hat auch. Ne? Das muss man sich auch mal überlegen. Das war eine andere Landschaft, aber. Wie hieß die damals? Wie hieß denn die damals? Ja, wenn sie 1,3% verloren hat, dann hat sie im Prinzip 10% ihrer Wähler verloren, ne? Wenn sie vorher 10% hatten und jetzt 1% weniger haben, ja, 10% verloren. Meinst du die mit den. Ja, ich würde sagen. Nur die SPD-Wähler, die sind halt 10% weniger geworden. Nee, ich meine Maas. Diese komische Frau, ne? Mir fällt der Name nicht ein. Renate Schmidt? Ist sie so? Ich weiß es nicht. SPD. Ich versuche gerade rauszufinden, wo die mal standen von den Prozenten her. Oh, die waren mal bei. Ach du Scheiße. In den 80ern waren die bei über 30%. Ja, kannst du mal sehen, ne? Noch in den 90ern haben die noch 27,5% geholt, musst du mal überlegen. 20% abgebaut, also ja. Anteilig. Ja. Hammer. Die SPD hat sich verschissen da unten. Ja. So wegen es Volkspartei, Kleinpartei. War noch in Deutschland oder so. Ja, hier schreibt Ruhr24, glaube ich, ein wenig über die Kindergrundsicherung. Und sie machen an verschiedenen, mit verschiedenen Punkten, da machen sie Änderungen deutlich, die da besprochen wurden und auch, wie sie es verstanden haben, offensichtlich. Denn auch denen fällt es nicht ganz so einfach, da zu durchblicken, um was es überhaupt geht. Ich erinnere mich daran, dass wir haben ja die Pause letzte Woche geguckt und die hat ja, glaube ich, irgendwie gesagt, dass da Erhöhungen um 500 oder 600 Euro anstehen würden. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Es geht um Zahlungen, die erhöht werden bis auf 530 oder 670 Euro oder irgendwie sowas, je nachdem. Aber es ist eher sowas wie, dass dann verschiedene Kinder 20, 30 Euro mehr bekommen Und genau wie ich sagte, dann eben über die Armutsgrenze geschubst werden. Und dann haben sie ganz viele Kinder aus der Armut geholt und können sich auf die Schulter klopfen. Das Geld kriegen natürlich weiter die Eltern. Das ist noch, fand ich noch auch ganz bemerkenswert halt. Das ist also klar, natürlich auch, wer sonst natürlich, ist da logisch irgendwie. Aber warum das jetzt welche kriegen sollen und welche anderen nicht und so, das ist alles nicht so einfach. Aber man macht einen vereinfachten Antragsweg oder so, das ist dann wieder vereinfacht. Das, der Antrag selber scheint irgendwie komplizierter geworden zu sein, eher, weil jetzt auch Einkommen angerechnet wird und das Kindergeld irgendwie anteilig vom Steuer, tralala. Also es wird auch schon mal gesagt, dass es eben eine steuerliche Sache ist, eigentlich mit Kindergeld. Ja, und das machen sie sich irgendwie ganz schön anfertig, habe ich den Eindruck. Aber was ist das? Bürokratieabbau geht da auch in die Hose, ne? Aber was ist das auch für ein Signal? Wir haben doch jetzt schon zu wenig Kita-Plätze, zu wenig dies, zu wenig das, zu wenig alles. Und ich verstehe nicht so ganz, warum wir dann immer noch weiter da reinkloppen, als gäbe es keinen Morgen und sagen, wir müssen noch mehr Kinder hier haben. Das liegt doch an den raffgierigen Kapitalisten, dass das alles nicht geht. Wir brauchen mehr Sozialismus, damit das schon. Ja, wenn die Beute mal aufgeteilt ist, dann ist der Sozialismus aber auch ganz schön kapitalistisch, gerne mal. Ja, unser Fritz im Erz hier, der möchte Steuerreform machen, ist ja auch kein Wunder. Hat man aber auch wenig von gehört in der Woche, würde ich sagen. Aber gut, es gab noch diverse andere Themen, hier mit der AfD und so, mit den Drohungen. Aber ja, Merz hat eben Steuerreform vorgeschlagen und geht auch so ein bisschen darauf ein, dass es eben einen Unterschied macht, ob man jetzt Unternehmen besteuert oder Privatpersonen. Und der sagt unter anderem auch, dass ja so Einzelunternehmungen, so Einzelkaufleute, Unternehmungen, also die eine Firma haben, aber eben keine AG oder sonst was angemeldet haben, keine GmbH, sondern das selbstverantwortlich machen, dass die eben auch nur Unternehmenssteuern zahlen sollen und nicht Einkommensteuern, so wie das eben aktuell dann teilweise gehandhabt wird. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie das intern ja gemacht wird, ob derjenige Selbstständige sich dann selbst den Lohn auszahlt, dann zahlt er eben Einkommensteuern. Oder ob er seine Gewinn abschöpft, dann ist das ein bisschen anders, aber ja, muss das denn so unterschiedlich sein und so? Fand ich gar nicht so doof, ob da wirklich viel bei rumkommt, ob das dann die Wirtschaft ankurbelt oder so, ist sicher eine Frage von Details, wie man es macht, würde ich sagen. Ja, außerdem schlägt vor, ich meine, der Mann ist ja nicht in der Regierung, genau. Ne? Also da wird ja, jetzt ja erstmal nichts passieren, denke ich mal. Ja, aber es hat jetzt auch nichts Weltbewegendes, was er da vorgeschlagen hat, finde ich. Ja, ist kein Bierdeckel, also bin ich dagegen. Ja, ne, Bierdeckel hat er auch nicht unbedingt gemeint, aber es sollte schon irgendwie Vereinfachungen geben und vor allen Dingen hat er noch gesagt, dass er eben in den Höchststeuersatz von Einkommen, dass man da schon praktisch mit einem doppelten Durchschnittsgehalt oder so reinfällt. Ja, und da müssen wir vielleicht auch mal die Grenzen etwas höher ziehen und dann vielleicht den Prozentsatz einfach nochmal leicht anziehen. Dann wird das gerechter, würde ich sagen. Grüne Klüngel. Manipulativ rechtswidrig. Vernichtende Bewertung für Grünen NRW-Justizminister. Mein lieber Scholli. Ja, dem guten Mann wirft man vor, dass sein Ministerium eine Anwärterin für einen Posten am Oberlandesgericht, glaube ich, der schon länger leer war, ja unbedingt diese eine entsprechende Person da gerne drauf haben möchte auf diesem Posten. Und da gab es dann auch so Sachen, dass man das angeblich extra, also der Justizminister das angeblich extra verlangsamt hat, dieses ganze Verfahren, damit eine andere Person, die sich darauf beworben hat, da irgendwie wieder rausfällt aus dem Raster oder so. Und dort solche Dinge. Und damit hat er sich gerechtfertigt mit, ja, ich war ja noch neu in dem Job und ich musste mich erstmal einarbeiten und deswegen konnte ich das dann nicht weitermachen und so. Also er hat auf jeden Fall eine Ausrede für alles parat, was sie ihm da irgendwie vorwerfen. Aber es gab jetzt, kann ich nicht mehr genau erinnern, auf jeden Fall auch eine Sondersitzung vom Innenausschuss, wo sie das Thema irgendwie nochmal beleuchten. Und da bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas tut, weil es ist ja häufiger bei diesen Geschichten auch so, dass sich das dann einfach im Sande verläuft. Genau, aber ich meine, zumindest wenn man es nicht im Wahlkampf benutzen kann, und das ist ja im Moment nicht in NRW der Fall. Ja, viele Wahlkämpfe finden ja derzeit nicht statt. Ja, wieder aus NRW. Das ist eine Nachricht aus meiner Gegend, so ein bisschen, also Düsseldorfer Ecke. Und ja, im Endeffekt ist das ein Thema, was seit ein paar Tagen hier wirklich die Diskussion auf der Straße wirklich so stark prägt wie schon viele andere Sachen nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Generell geht es ja um die Krankenhausreform, die vom Gesundheitsministerium durchgesteckt wird, was da so an Sachen auf die ganzen Krankenhäuser zukommt. Und angesichts dessen haben jetzt schon einige Krankenhausträgergesellschaften gesagt, okay, das schaffen wir einfach wirtschaftlich nicht mehr. Unter anderem die sogenannte K-Gruppe. Das ist eine Gruppe, die drei Krankenhäuser in Hilden, in Hahn und in Solingen jetzt auf einen Schlag schließen will. Die Kündigungen an die Mitarbeiter sind raus. Das soll jetzt tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten abgewickelt werden. In der Realität wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Aber das ist so quasi das, was im Endeffekt jetzt hier der Fall ist. Und es wird natürlich gesagt, ja, die Grundversorgung ist gedeckt und man kann immer noch innerhalb von einer halben Stunde mit einem Krankenwagen ein anderes Krankenhaus erreichen. Allerdings, wenn man sich mal auf der Karte anguckt, ist das Ganze schon ein bisschen, ja, ein bisschen kritisch und wird von der Bevölkerung vor Ort auch kritisch gesehen. 10.000 Menschen ne, haben dagegen demonstriert, nicht alle, ne, Waren die also jetzt pleite, diese Häuser, das, oder? auf der Stätte verteilt. Ja, Oder also sind noch nicht die eingetreten, Gesellschaft oder? sind, die sind nicht insolvent gegangen. Also sagen wir es mal so. Ich meine, Robert Habeck wird sich darüber freuen. Die haben quasi vorsorglich aufgehört zu arbeiten und mal die Kündigung rausgeschickt. Coole Sache. Ja, und haben natürlich vorher noch ein paar Gründe angemerkt. Das Ganze hat natürlich noch ein paar andere Hintergründe, aber es geht halt darum, dass die jetzt nicht die Planung für die nächsten 10 Jahre machen können. Und das ist quasi jetzt, ne, es werden sehr viele Krankenhäuser schließen. Das ist jetzt eine Meldung aus meiner Ecke. Ich denke mal, es wird andere Regionen auch sehr stark betreffen. Und das ist einfach eine schöne Sache. Da können wir uns bald wieder dran denken, wenn wir wieder hören, okay, es gibt zu wenig Krankenhausbetten, die Pflege ist bedroht. Ja, echt ein bisschen komisch, weil ich war zwar noch nicht so Personal häufig, ich kam noch mehr. nicht so häufig hin, aber irgendwie Langeweile haben die Leute doch nie, die da arbeiten, oder? Es ist mir noch nicht aufgefallen, jedenfalls, dass das so wäre. Komisch. Tja, wenn man, ich meine, wenn man jetzt sagt, ist doch gut, wenn die Krankenhäuser da schließen, dann kann dann Personal auf die anderen Krankenhäuser verteilt werden. Ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Ja. Tja, ist schon frustrierend, was da passiert. Ja, hier so ein Imagine mal Schock, No-Brainer. Neue Studie, Potenzial von E-Autos als smarte Stromspeicher ist wohl geringer als vermutet, ja. Also wer hätte das gedacht, ne? Dieser Quatsch, die Idee, dass man in den privaten Akkus bei den Leuten irgendwie, dass man da einen Puffer draus machen könnte, die war natürlich Schwachsinn und aus der Not geboren wahrscheinlich, wenn man keine bessere Antwort hatte damals. Ja, aber so wie dazu, ne? Ist nicht so dolle. Abgesehen davon, dass das viele Leute auch nicht werden, nicht Die wollen haben wahrscheinlich werden. keine Kobolde, nicht genug Kobolde gefunden, Ja, um schön die dann Färberei halt, ne? in die Ja, Batterien genau. zu tun. Also. Und ich verfolge gerade so ein bisschen den Ticker und hier gibt es eine sehr lustige Meldung, die ich euch gerne mal kurz vorlesen möchte. Grünen-Geschäftsführerin kritisiert Ton in Wahlkämpfen, ist die Überschrift. Und der Text ist: die politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Bühning, hat das Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen verteidigt. Es handle sich nach aktuellem Stand jeweils um das zweitbeste Ergebnis, sagte sie in der Berliner Runde der ARD. Kritik übte Bühning am Verhalten politischer Mitbewerber. In Anführungsstrichen, es waren sehr, sehr harte Wahlkämpfe, die zum Teil auch mit Angriffen und Parolen geführt wurden, die jenseits der Sachlichkeit waren. Und ich glaube, da sollte die CDU und auch die CSU sich doch noch einmal angucken, wem denn solche Angriffe eigentlich helfen. Und Alter, das. die sollen sich mal alte Bierzeltreden vom Strauß anhören. Und Und das. dann können sie ihr ganzes Geweine irgendwo hinpacken. Das ist doch heute alles nur noch mit Samthandschuhen. Ja, Das vor ist so allen schon sind wir total denn hier? ich meine, das Ja. kommt von der Partei, von der. Ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Partei. Von denen kommt das, so eine Anschuldigung. Also. Außerdem, Es ist ja mittlerweile jetzt schon raus, dass diese ganzen E-Auto-Ladestationen über früh oder lang mit einer Fernwartungsschaltung ausgestattet werden müssen, dass die Netzbetreiber bei Bedarf die Ladungskapazität drosseln können. So, damit die lokalen Netze nicht überlastet werden. Das ist ja jetzt. Außerdem muss man ja auch in Zyklen rechnen, die Zyklenzahl ist ja begrenzt und dann laden die dir nachts irgendwie fremd, die machen die Zyklenzahl klein oder was? Das gibt's nicht, ne? Das wird rechtlich auch gar nicht möglich sein. Ja, kommen wir mal zu dieser Grenz, wie heißt es nochmal? Grenzzoll oder so Grenzbohr. Habe ich jetzt gerade vergessen, wie das Wort da heißt. Ich guck mal in den Artikel. Ja, auf jeden Fall hatte ich ja das letzte Woche schon mitgebracht, aber da war ich, glaube ich, gerade für kleine Jungs, als du das vorgestellt hattest. Und es geht darum, dass eben festgelegt werden soll, wie viel CO2 jedes Produkt irgendwie, das aus dem Ausland kommt. Genau, Big C-Bam. The Big C-Bam. Mitbringt und dann entsprechend besteuert werden muss oder so. Eine Klimaausgleichsabgabe für Importe, weil wir ja auch das hier machen. Adjustment Mechanism. Genau. Wow. Und das gilt für jedes Produkt und dann wird jedes Produkt, das muss dann in Einzelteile zerlegt werden und geguckt werden, wie das mit der Zulieferung ist und so. Ich denke mal, das wird am Ende darauf hinauslaufen, was schon mehrfach gesagt wurde, du brauchst halt ein Zertifikat für deine Produkte. Und yep. Steht dann drin, wie viel das dann angeblich irgendwie ausmacht, ob das reell ist, ob das korrekt ist, das stimmt. Ja, und du musst halt einen Teil von einem Wald, ne? CO2-Zertifikat irgendwo kaufen, um das gegen zu kompensieren. Das ist halt auch Teil. Du musst halt nachweisen, dass es entweder klimaneutral angebaut wurde, was auch immer das heißt, oder du musst halt ein Ausgleichszertifikat kaufen und dann darfst du es einführen und das ist halt sowas wie ein zusätzlicher Zoll drauf, ne? Ja, und aus dem Produkten hat man eben auch so eine Angabe, wie viel da eben das CO2 da drin sein soll und dementsprechend wird dann zusätzlich steuernfällig. Ja, ich denke mal, dass die dann vielleicht irgendwie mit dem Liefern nach Europa einfach aufhören oder so. Ich weiß nicht genau, wenn man überall sonst. Es wird einfach teurer. Ja, vor allem wird es für uns mal wieder teurer, ne? Und inflationsanheizend und so weiter, da haben wir noch ein paar andere Punkte, die das auch tun. Ja, und das ist noch so ein Ding hier eben, ne? Ja, das Hauptding, was wir hier kritisieren, ist ja eigentlich auch, dass es eigentlich keiner da durchsteigt, was da ist. Man weiß ja, wie gesagt, es ist das Durchsteigen, man weiß ja nicht, wie reell das ist mit den Produkten und den Ausstößen davon CO2, mit den Mengen und so weiter. Ist da wirklich alles berücksichtigt oder hat man vielleicht die Firmenflotte vergessen, dass die Fahrzeuge von der einen Firma, da musst du schon mehr, was weiß ich denn, ne? Also das ist doch ganz schwierig und vor allem ein totales Klein-Klein, mit dem man sich nur verzetteln kann, ne? Deswegen also, einfach das CO2-Zertifikat kaufen, das ist dann vielleicht ein bisschen teurer, aber du hast keine Sorgen mehr. Wie hört sich das an? Ja, die Bewertung muss also trotzdem gemacht werden. Die von einem Laden zum nächsten gehen. So wäre schon schön, wenn man das irgendwie gerecht hätte oder korrekt oder so. Und die Frage auch, braucht man das so wirklich, ey, so klein-klein? Und wenn man sich überlegt, dass jede Schraube klein-klein nachweisen muss, wo sie herkommt, wer sie geschraubt hat, wer sie gemacht hat, wie sie da hingekommen ist. Und dann gucken wir uns an, wie es aber mit Leuten, die in unser Land kommen und dort CO2 verursachen, wie ich anmerken möchte, ist da. Da geht das natürlich alles nicht. It's called Saving Lives. Saving Lives. It's called Saving Screws. Dass sie hier CO2 verbrauchen, ist aber auch noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Ja? Möchte ich mal anmerken. Ausstoßen. Eine wilde Behauptung. Das müssen wir direkt dem Faktenfuchs vorlegen. Nee, wir wissen ja alle, dass die Leute sich keine Autos kaufen. Die stehen überhaupt nicht auf Autos. Die haben alle ein Lastenrad zum Beispiel. Tja, und wir wissen ja auch alle, die Leute stehen überhaupt nicht auf Glitzer, deswegen ist ja Glitzer jetzt perspektivisch verboten worden von der Europäischen Union. Glitzer geht den Weg des Strohhalmes. Ja, Mikroplastik, ne? Genau, das Partikel bleiben erlaubt. Kurz nochmal anmerken zu dem Ding von eben. Also, das CO2-mäßig Beste und auch so zum Heizen am allerbeste sind diese Komponentencontainer, wo man die Leute drin unterbringt, das ist das absolut Beste. Verbraucht überhaupt gar keinen Strom und ist super isoliert. Also da kann aber die Wärmepumpe sieht aber alt aus dagegen. Genau, diese Container sind die Zukunft. Tiny Homes. Ne, das ist quasi der Plattenbau der Moderne. Ja, wenn die Klimaerwärmung halt kommt, dann brauchen wir auch gar keine Heizung mehr. Oder Ja, Straßen. vielleicht. Da, wo wir Das halte ich für hingehen, ein brauchen wir auch Gerücht, keine aber. Straßen. Das halte ich wirklich für ein Gerücht. Ich meine, Container schwimmen doch auch, oder? Ja, praktisch. Ja, auf jeden Fall Glitzer ist verboten, wunderbar. Was wird aber nicht verboten? Gewisse starke chemische Verbindungen, Industrieabfälle, für die es teilweise Filteranlagen gibt, die in der Europäischen Union aber nicht vorgeschrieben sind. Die deswegen nicht vorgeschrieben sind, weil es einen Plan gab, der in dem Jahr 2020 starten sollte. Also quasi 2020 EU-weit sollte die Implementation stattfinden, dass bis 2025 diese ganzen Abfallstoffe nicht mehr anfallen. Deswegen mussten keine Filter eingebaut werden. Die Filter sind teilweise im Ausland Industriestandard, aber europaweit halt eben nicht. Und jetzt hat man das Problem gehabt, entweder müssen die ganzen Industrieanlagen stillgelegt werden, weil die in dieser kurzen Zeit, ja, also die Filteranlagen, die haben gar keine Zulassung bekommen, weil es gab quasi keine Veranlassung für diese Filteranlagen, weil die Stoffe, für die diese Filteranlagen benutzt werden sollten, die sollten gar nicht mehr erlaubt sein im Jahr 2025. So, aber da man diese Vorschrift nicht gemacht hat, sind die Stoffe weiterhin erlaubt, bis auch auf das Jahr 2025 hinaus, weil man wird dieses und nächstes Jahr keine Verordnung darüber erlassen können. Ne? Und wir reden hier über wirklich krasse Abfallstoffe, die die Umwelt wirklich belasten. Ja, das ist jetzt kein Blödsinn tatsächlich. Da wären Filteranlagen sehr sinnvoll gewesen. Ja, und das ist mal wieder ein tolles Glanzstück, was uns die EU gebracht hat. Ne, die EU schützt die Umwelt. Begründet wird das teilweise damit, dass bestimmte ja, die Energiewende würde gefährdet, wenn man das macht. Ja, und dann könnten bestimmte Schmierstoffe für Windräder nicht mehr produziert werden und sowas. Vorgeschobene Gründe auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt kann die Industrie weiterhin die Schadstoffe in unsere Umwelt sondern Hauptsache, sie haben genug CO2-Zertifikate gekauft und Hauptsache, der böse, böse Glitzer ist verboten. Nicht wahr? Ah ja, was auch bald verboten wird, sind bestimmte F-Gase, die in den Wärmepumpen drin sind. Dann braucht man eine Rezertifizierung für 2/3 aller Wärmepumpen, die derzeit auf dem europäischen Markt laufen. Damit sind aber auch Klimaanlagen gemeint, nicht nur die Hitzeaggregate, sondern ganz stinknormale Klimaanlagen. Ne? Also Kleinanlagen werden quasi mehr kontrolliert und mehr gegängelt und große Industrieanlagen, die können weiterhin die Umwelt verpesten. So kann man es zusammenfassen. Ja. Ja, wir hatten ja letzte Woche da so ein Video, glaube ich, wo eine Frau, was beim WEF, gesagt hat, dass jetzt das alles nicht geklappt hat und dass die nächste Krise die Wasserkrise ist, die wird man dann jetzt ausrufen. Und keine Woche ist es her, da kommt ja schon angeblich der überfällige Weckruf an die Politik, dass eben auch in Deutschland jetzt ein Wassernotstand entstehen würde. Ich halte das für ein Gerücht. Nicht zuletzt kann man ja auch noch irgendwelche vielleicht Reservoirs schaffen oder so. Da gab es ja, glaube ich, so Braunkohletagebau, der auch so geplant war, dass man da so große Wasserreservoirs nochmal anlegt. Also ich glaube, das ist ein bisschen gemacht. Ja, aber es fehlt angeblich Grundwasser. Die Bill und Melinda Gates Stiftung im Handelsblatt, obwohl der Handelsblatt arbeitet, glaube ich, mit Spiegel zusammen. Ne? Das könnte sein. Naja, wer da dann Würde irgendwie passen, ja. denkt, das würde irgendwie irgendwo herkommen. Ne? Also. Sowas kommt von sowas irgendwas. Ja, 23 and me. Ja, das ist ja eine Gendatenbank, wo Leute ihre Sachen hinschicken konnten und ja, hatte eine gewisse Beliebtheit gehabt, ist langsam nicht mehr so super im Fokus der allgemeinen Wahrnehmung, aber die haben halt über Millionen, also 100 Millionen Profile oder sowas haben die insgesamt erstellen können. Und da war ja von Anfang an die Frage, wie sieht es denn da mit der Datensicherheit aus? Und hier wurden jetzt mehrere Millionen Datensätze auf dem Schwarzmarkt angeboten, mit dem zusätzlichen Twist, 1 Million, die Hacker behaupten, Der Datensatz umfasst die Informationen von 1 Million aschkenasischen Juden, also Aschkenasi-Jews. Und ja, dann spielen einige gewisse Verschwörungstheorien eine Rolle. Ja, einer der Hacker bedient antisemitische Verschwörungsideologien. Er schreibt von DNA-Profilen der größten Wirtschaftsmagnaten der Welt bis hin zu Dynastien, über die oft in Verschwörungstheorien geflüstert wird. Ja, also einfach nur eine interessante, halblustige Sache. Da haben die Leute halt nachgeforscht, okay, wie sieht's denn aus? Es wird ja immer behauptet, da sind irgendwie die Juden, Weltverschwörungen, bla, irgendwie sowas. Und haben da einfach gesagt, okay, jetzt haben wir einen Datensatz mit den Reichen und die sind alle irgendwie diese Aschkenasi-Jews. Tja, also das Ganze hat die Menschheit bis jetzt noch nicht weitergebracht. Oder ist Krebs schon heilbar? Und ne, also diese ganze DNA-Sache ist ziemlich überhyped worden, meiner Meinung nach. Die Genome von Zion. Ich meine, nach 10, 20 Jahren, nachdem wir das menschliche Genom entschlüsselt haben, wissen wir nicht mehr, was eine Frau ist. Damit ist doch alles gesagt, oder? Aber wir wissen, wo die herkommt. Wo sie wirklich herkommt. Und ich finde das auch schön, dass es ausgerechnet auf Golem erschienen ist. Kicher. Credentials nach ihnen. Ja, Klimawandelforschung, hier hat man herausgefunden, dass Steine tatsächlich eine größere Rolle im CO2-Zyklus des Planeten spielen als vorher angenommen. Es ist tatsächlich so, es wurde angenommen, dass Steine eher CO2 einlagern. Es stellt sich aber heraus, dass Steine tatsächlich eher CO2 an die Atmosphäre abgeben. Das passiert einfach, indem Gesteinsgeschichten an die Oberfläche kommen und dann mit dem Sauerstoff reagieren und dann wird das CO2 freigesetzt. Das ist ein Effekt, der in den meisten Klimamodellen noch nicht verarbeitet ist, aber wie es genauso ist mit den Wolken und mit der Sonneneinstrahlung, was auch in sehr vielen von diesen Klimamodellen nicht verarbeitet ist. Der Effekt wird als so gering beschrieben, dass es im Vergleich zu menschengemachten CO2-Ausstoß vernachlässigbar ist und das ist so eine große Rolle spielt. Und ich gehe mal davon aus, im Fall der Steine wird das tatsächlich eher der Fall sein, als rennen wir mal über die Sonne beispielsweise. Es wird gesagt, der Effekt ist ungefähr vergleichbar mit dem gesamten Ausstoß von Vulkanen weltweit, Vulkanausbrüche weltweit, was da an zusätzlichem CO2 in die Atmosphäre kommt. Der Effekt, der bis jetzt noch nicht berechnet wurde in den ganzen Modellen. Ja, und ist ja wunderbar, dann können alle Leute bald ihre CO2-Zertifikate neu berechnen und ja. Lest zwischen den Zeilen, Leute. Die Straßenblockade gegen den Kohleausstieg. Ja, diesmal in Bulgarien. Kohlekleber. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall gibt es da so eine Art Konflikt. Und zwar hat der Staat wohl gesagt, sie möchten da jetzt gerne mitmachen bei diesen ganzen Green Deal-Sachen eben, Ausstieg aus Kohle und so weiter. Und die Kohle-Leute möchten das natürlich nicht unbedingt. Die Kohle-Region ist protestieren sozusagen. Klimaschutzargumente sind kaum zu hören, aber es geht eben um Kohle, ne? Um diese 2,2 Milliarden Euro EU-Hilfen. Die braucht man dafür. Deswegen hat man das dann zugesagt. Ja, solche Konflikte schürt dann die EU mit ihren Regeln, ne, in den Ländern. Indem sie denn irgendwelche Zusagen abbringt und die dann auch noch belohnt mit Milliarden Euros. Ne? Ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen fragwürdig, aber das ist momentan der Stand in Bulgarien ein bisschen. Ja, es spielt in der Region halt noch eine etwas größere Rolle wie hier. Ich meine, war ja früher hier auch, nur mittlerweile ist die ganze Kohleindustrie ja nicht mehr vorhanden. Ja, so Bulgarien jetzt auch mit Windrädern umsatteln wahrscheinlich, ne? Die haben echt Ideen. Ja, aber richtig toll ist diese Provinz Xinjiang in China. Habt ihr das schon mal gehört? Die Berliner Zeitung sagt, das ist ganz toll, da gibt es demokratische Betriebe und so, wo die Leute mitentscheiden können. Warum das denn? Große! Ist das nicht dann eher genossenschaftliche oder so? Das der, nicht so? Und der Staat kümmert sich drum, dass es allen Leuten gut geht und es vorwärts geht und so. Und es gibt keine negativen Aspekte, zumindest keine in diesem Artikel hier auftauchen. Sehr komisch. Also, ich glaube, in diesem Xinjiang, da ist die Welt in Ordnung. Ja, vielleicht möchte der Autor noch mal was schreiben über China. Da Das gibt's. deswegen Der wohnt da offensichtlich sogar in Der hat sogar Xinjiang. Lust, ja. Steht ja da. Ja, Simon mag China vielleicht einfach sehr. Kann sein. Oder China mag ihn. Ja, das ist ein neues Seidenstraßenprojekt, okay. Das ist nicht ganz so neu. Die Italiener sind, glaube ich, ausgestiegen. Ja, ansonsten läuft das. Der Was werden sie da machen? Mittelpunkt liegt tief im Westen der Volksrepublik. Im Osten, Aber im schon Osten. Im lustig. Westen vom Osten. Liest sich wie ein Artikel von vor 3, 4 Jahren. 1:1. Ne? Aber ja, ich meine, ganz unironisch Xinjiang, ne? Die Uiguren werden halt quasi ja, ausgenutzt in Arbeitslagern und teilweise findet da eine Politik der Zentralregierung statt, dass halt Han-Chinesen in die Region migrieren und dort ja einen Teil der Bevölkerung stellen. Da gehen die Drückt mich jetzt Uiguren mal vorsichtig anders. aus. Kurzer Einschnitt hier, aktuelle Geschehnisse. Es gibt eine neue Hochrechnung aus Hessen von 1957 von der ARD und die hat mich doch etwas verwundert. CDU 34,5%, Grüne sind inzwischen auf 14,7% gefallen, das sind irgendwie fast 6% Verlust. SPD 15,2, die AfD hat irgendwo einen Schub bekommen, sie wird jetzt bei 17,7% gesehen. Und die FDP, Chris, halt dir die Ohren zu, 4,9. Waren eben nur Hochrechnungen. Ja, das sind ja weiterhin nur Hochrechnungen. Ne? Bayern hat auch eine neue Hochrechnung von 1958. Da ändert sich nicht viel. Die Freien Wähler gehen auf 15,3%, AfD 15,9%, also so wie es aussieht, zweitstärkste Kraft in Bayern. Grüne verlieren knapp 3% auf 14,8%. SPD liegt jetzt sogar unter 8% bei 7,9%. Die FDP ist bei 2,8 und den großen Batzen schnappt sich die CSU. Die CSU mit 36,7%. Die waren mal bei 60 auch, ne? Sie haben auch gut verloren, das ist ja nicht, ne? Die AfD hat auch, glaube ich, schon Koalitionsangebote in beiden Bundesländern gemacht. Wer hätte es gedacht, ne? Bietet sich als Braut an. Ja, aber ich meine, eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, ist das Demokratie, wenn zwei konservative Parteien eine Zusammenarbeit von vornherein ausschließen, weil linke Medien und ihre politischen Gegner sie dann öffentlich zerhacken würden und mit den übelsten Leuten in den 30er Jahren vergleichen, etc. pp. Wir wissen alle, was passieren würde. Würde morgen irgendwie der Rhein oder der Söder sagen, okay, wir schauen uns das mal an. Es würden absolute Vernichtungskampagnen geführt werden. Ist das dann noch Demokratie, wenn eine konservative Partei so viel Schiss davor hat, von ihren Gegnern und den Medien vernichtet zu werden, dass sie Sachen von vornherein ausschließt? Ja, Ist da das dann spielen ja noch auch noch das, andere was Sachen wir mit wollen? rein. Da spielen ja auch noch andere Ja. Sachen mit rein. Ja, aber Ist ja nicht ist nur ein das. großer Teil davon, meiner Meinung nach. Ja, na, da spielt gut die CDU, ja. Sagen wir es mal Democracy. so, es ist in Hessen jetzt nicht so super, wenn die FDP nicht dabei ist, weil die CDU hätte ja mit der FDP wenigstens eine Koalitionsmöglichkeit jenseits des linken Parteispektrums. Ne? Ja, aber das hätte ja nicht viel gebracht. Da wären sie zusammen um 40% gekommen. Das sind die anderen drei mehr. Ich Also. meine, was wird es denn jetzt geben? Wird es dann Schwarz-Grün geben in Hessen? Ich weiß nicht, wie gerade die Ja, gehe ich von Grundstimmung da ist. aus. Da ist ja, war ja bisher Schwarz-Grün und dann wird auch weiter Schwarz-Grün sein. Gehe ich von aus. Eine große Koalition wäre auch möglich. Ja, alles Bullshit halt. Weil man sich nicht traut halt. Man könnte ja auch einfach sagen, wir machen eine Minderheitsregierung. Und besorgen uns die Mehrheiten von den Leuten, die Bock drauf haben. Aber nein, solche demokratischen Sachen, das machen wir bei uns nicht mehr. Wir haben alle eine klare Sicht auf die Dinge. Die AfD ist böse. Wir müssen ja die Abgeordneten eigenständige Entscheidungen treffen. Das ist lange vorbei. Nicht mehr heute. Ja, Frau Faeser ist wohl enttäuscht. Oh, das tut mir leid. Ja, es ist schon schwierig. Und sehr schwierig gehen wir jetzt noch mal ins Ausland, nach Äthiopien. Sie sind enttäuscht von den Wählern, oder wie? Was sie... Ja, jetzt erst mal vom Ergebnis. Aber sie weiß noch nicht, ob sie Parteivorsitzende in Hessen bleiben wird. Was ja natürlich die erste Frage ist, die sich jeder Hesse gestellt hat sofort. Ja. Kotze kann ich kriegen, wenn ich das sehe. Tja, ich hatte irgendwo eine Analyse gelesen, dass sie wohl wahrscheinlich auf jeden Fall Ministerin bleibt, weil es muss eine Frau auf den Posten besetzt werden und Scholz hätte irgendwie keine andere Alternative. Es gibt keine weiteren Frauen mehr in der SPD. Wir haben keine mehr. Was sollen wir denn machen? Können wir den Trump fragen? Nee, wer war das mit den Binders full of women? Muss er irgendwas sagen. Karl-Heinz, kannst du nicht mal kurz das dein war Gespräch? Mit Romney, mit Binders full of women. Okay. Ja. Aber ich sag mal so, was macht eigentlich hier die dritte Ehefrau von Gerhard Schröder? Die ist auch in der SPD. Die war doch auch mal im Land. Ja, oder die Müntefering oder Sassan Schäbli, genau, Oskar. Sassan Schäbli als Innenministerin. Das passt perfekt. Dann läuft die Palästinenser-Unterstützung noch ein paar Jahre. Dann ja, haben wir bald Zustände wie. Ja. Mhm. Oder ja, hier Tessa Ganserer und wie heißen die anderen alle? Oder Franziska Georgine Giffey. Kramer. Franziska Giffey ist so jetzt nicht mehr. Ist nicht mehr belastet. Achso. Ja, belastet ist sie schon noch. Ja, er hat sich jetzt freigekämpft. Mit der Giffey ist noch nicht genug Gras gewachsen. She did the crime, she did the time. Jetzt können sie wiederkommen. Gefährder Attermann. Ist sie in der SPD? Das nee, ich glaube, die ist in keiner Partei, oder? Ja, wenn dann in der CDU, wenn sie mal die Wahlkampf-Redenschreiberin von Türken-Armin war. Außerdem hat die doch schon ihren Traumjob. Tja, aber jetzt ab nach Äthiopien. Ja, Äthiopien, da gab es ja vor einiger Zeit mehrere Probleme. Wir erinnern uns, der Präsident des Landes, Friedensnobelpreisträger, hat gegen eine Teilbevölkerung in seinem Land einen Krieg geführt. Diese Teilbevölkerung hat auch mit relativ krassen Methoden sich dagegen gewehrt, aber generell von beiden Seiten waren Angriffe auf Zivilisten und Vergewaltigung als Kriegswaffe quasi akzeptiert. Der große Konflikt in der Region Tigray wurde quasi jetzt beendet vor ein paar Monaten. Allerdings gibt es weiterhin Scharmützel dort. Es gibt kriegerische Aktionen in weiteren Regionen, der Region Amhara, in Oromia, überall das Ähnliche wie in Tigray. Die Zentralregierung unter dem Friedensnobelpreisträger, der mehrerer Kriegsverbrechen international angeklagt wurde, aber weiterhin in der Regierung ist, der kann einfach weitermachen. Es gab eine große internationale Aufschrei wegen der ganzen Tigray-Angelegenheit. Allerdings ist überhaupt gar nichts gemacht worden. Außer diplomatischen Noten wurde nichts gemacht. Es wurden keine Sanktionen verhängt. Es wurden keinerlei Zahlungen irgendwie eingestellt. Ganz im Gegenteil. Aktuell vereinbarte die Europäische Union am Dienstag ein Hilfspaket für Äthiopien im Umfang von 56 Millionen Euro. Weil es ist Zeit, die Beziehungen zu normalisieren und die Partnerschaft wieder aufzubauen. Ja, wir können ja den Friedensnobelpreisträger, der da einen Teil von seinem Volk, Bevölkerung abschlachtet weiterhin, können wir ja nicht die ganze Zeit in die Ecke stellen. Ne? Da muss ja irgendwann mal wieder Normalität einziehen. Ja, was soll man dazu sagen? Also das ist schon wirklich sehr krass. Ja, indem der Regierung 56 Millionen Euro versprochen werden, ohne gleichzeitig auf Rechenschaft für Verbrechen zu pochen, wird die Regierung in ihrem kriegerischen Handeln bestärkt. Und das kann man eigentlich nicht wirklich anders interpretieren. Ja, ihr erinnert euch, ich habe öfters über die Tigray-Region hier gesprochen und da ist nie was raus geworden. Nichts. Ne? Und 56 Millionen jetzt zur Stärkung der Demokratie im Land, für Projekte, für erneuerbare Energieversorgung natürlich. Und ja, Verbesserung von Schulen und da wird alles genau dafür benutzt werden. Bin ich mir ja, sicher. Genau. Kommt, das stimmt an. Kauft keiner Waffe vorne oder so. Tja, Haiti, auch ein anderes Land, das keineswegs ein Shithole Nation ist, ne? Sondern einfach nur ein Failed State. Ja, also in Haiti ist total durch die Mangel gedreht worden. Ja, also der Staat hat zwar eine Regierung, allerdings sind quasi 200 verschiedene bewaffnete Banden regieren de facto das Land. Ja, da gibt es teilweise, ja, also der Staat ist quasi zusammengebrochen. Ja, es gibt noch eine Zentralregierung, allerdings basiert die nur noch auf Korruption und manche von diesen Gangs arbeiten mit ihr zusammen. Manche sind auch offen in der Opposition. Und jetzt hat es im Endeffekt eine Resolution gegeben vom Sicherheitsrat, dass ein UN-Einsatz nach Haiti geschickt werden soll, um dort die Zentralregierung zu unterstützen, die Polizei auszubilden. Zum einen soll die haitianische Nationalpolizei im Kampf gegen kriminelle Gruppen unterstützt werden. Zum anderen sollen die Unterstützungskräfte kritische Infrastruktur wie Flughäfen, Krankenhäuser und wichtige Straßenkreuzungen und Schulen schützen. Ja, das sieht die Bevölkerung vor Ort aber nicht so ganz gerne. Als kleine Erinnerung, mehr als 13 Jahre waren Blauhelm-Soldaten in Haiti im Einsatz. Die UN-Stabilisierungsmission MINUSTA hat kaum etwas stabilisiert. Frauen und Mädchen wurden von den UN-Truppen vergewaltigt. Die Truppen waren für den Ausbruch einer Cholera-Epidemie verantwortlich. Fast 10.000 Menschen starben alleine dadurch. Nach dem Abzug der UN-Truppen waren weder die massive Korruption noch die Sicherheitslage besser als vorher. Ganz im Gegenteil, es war halt so, wie es jetzt ist. So, und jetzt hat der UN-Sicherheitsrat einer Mission grünes Licht gegeben. Kenia wird 1.000 Soldaten nach Haiti schicken und jetzt wird alles gut. Nicht wahr? Alles wird gut. Alles wird gut. Ja. Alle One-Wheels werden zurückgerufen? Nein. Die elektrischen die Roboter übernehmen die Herrschaft. Wir haben verloren. Ja, aber ich meine, man hat ja vielleicht schon mal die Videos gesehen, wenn die Leute sich dann mit den Dingern auf die Fresse legen. Da legt sich irgendwie jeder mit aufs Maul. Das war ja auch schon ein bisschen auffällig. Und jetzt heißt es irgendwie, die sind irgendwie von der Software auch fehlerhaft oder so. Ja, genau, da muss man sich dann nochmal an die Firma wenden. Und der Hersteller verspricht Besserung. Ja, ob es dann klappt, warum man nicht einfach was runterladen kann, weiß ich nicht genau. Aber wer sowas hat, der kann sich jetzt vom Hersteller die Kohle vielleicht zurückholen. Ja, viel Erfolg dabei. Nicht aufs Maul legen. Wie kann das sein, dass wir jetzt schon keine Artikel mehr haben? Oh. Das irritiert mich. Mich auch. Ja, ich denke mal, die Nachrichtenlage der letzten zwei Tage hat sehr viele Sachen überschattet, aber ich hatte auch generell sonst relativ wenige. Ja, wir hatten ja noch die Bedrohungslage der AfD-Spitze als Thema nicht dabei. Ja, aber die lässt sich so schwer diskutieren. Ja, eben. Also, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist der Spiegel mit der Doxing-Nummer, dass wir gesagt haben, die ist auf Mallorca. Das ist eigentlich irgendwie, geht überhaupt nicht so pressemäßig, finde ich. Und ich fand es auch halt, also, ich fand das super krass, dass so viele Leute gesagt haben, naja, wenn die auf Mallorca ist, dann ist die ja nicht in einem Safehouse oder irgend sowas so. Auch nachdem die Schweiz bestätigt hatte, dass da irgendwie im Endeffekt halt wirklich irgendwie so Spec-Ops dran beteiligt waren von der Polizei, die da irgendwie die Bedrohung überprüft haben. Und natürlich kann man auch nach Mallorca gehen, wenn einem die Polizei empfiehlt, bitte nehmen Sie mal Abstand von Ihrem Wohnhaus, weil wir wissen nicht, wer das ausgespäht hat. Und die Häme und das Nicht-Glauben, ich habe auch einen Tweet geschrieben, halt, was ist mit eurem, wir glauben den Betroffenen, was ist mit eurem, wir müssen immer den Opfern glauben, was ist mit, wir müssen Frauen glauben, all diesen vielen Sachen, die auf einmal nicht mehr gelten, nur weil es die Frau Weidel ist. Naja, es ist jetzt der Wahlkampf, der ist ja vorbei, mal gucken, ob sich da jetzt ein bisschen was normalisiert. Vielleicht drehen die Leute ja auch alle total durch im blauen Himmel Ja, ich meine wirklich, das ist, kann auch zehnmal nicht stimmen. Heraus, das ist auch möglich, ja. Mhm. Das kann ja zehnmal falsch sein, aber der spiegelt jetzt auch nicht aus zu plaudern einfach. Und ich erinnere in dem Zusammenhang auch gerne an einen Schwank, um das heute auch nochmal zu sagen, aus Gamergate-Zeiten. Ach nee, wir hatten ja vorhin schon mal sogar ein längeres Ding darüber. Aber erinnert ihr euch noch, es war ja damals immer die Rede davon, Leute müssten ihre Häuser verlassen wegen der Bedrohung durch Gamer und halt glaubhafte Bedrohung. Und Zoe Quinn, die damals ja auch eine der zentralen Figuren war, hat ja sogar behauptet, sie habe das Land verlassen müssen. Und das wurde dann auch von den Gazetten gerne so berichtet und immer wieder kolportiert. Auch nachdem der Tweet aufgetaucht war, von Anfang August, also bevor Gamergate angefangen hat, wo sie sagte, sie freut sich so drauf, für 3 Monate nach Europa zu reisen. Und genau da war sie dann auch, als sie angeblich aus ihrer Heimat fliehen musste. Und das hat damals irgendwie die Journalisten nicht davon abgehalten, diese Geschichte auszubeuten und gegen Gamergate zu verwenden und immer wieder zu wiederholen, ungeprüft. Aber wenn die Frau Weidel sowas sagt, dann muss man natürlich bis ins Letzte nachspüren und im Zweifelsfall, wie Mammon auch sagt, halt auch den Aufenthaltsort bekannt geben. Ja, scheiß drauf, ist doch die AfD. Ja, so arbeiten die eben. Und das ist ja auch das, was den Eindruck dann verstärkt, dass es ein echtes Drecksgeschäft geworden ist, dieser Journalismus. Ich glaube, es war mal anders. Das kann natürlich mit der Lage zusammenhängen. Freelacer XD fasst es gut zusammen im Chat. Hoffentlich erwacht bald Cthulhu. Ja, kann man eigentlich nur drauf hoffen. Oder auf den großen Asteroiden. Nein, dann lieber fördern, was der Freiheitsdienst uns erschmettert. Ja, warte mal, bevor wir uns hier einfach verabschieden, können wir schon nochmal auf die Wahlergebnisse gucken. Genau, machen wir das. Ja, ich habe das dumme Gefühl, dass das hier nicht viel passiert ist, seitdem ich das letzte Mal... Kommt noch die große Briefwählerwende oder sind die alle schon... Nee, also jetzt stabilisiert sich das ein bisschen. Hessen hat eine neue Hochrechnung. Weiterhin CDU stärkste 34,3, Grüne 14,6, SPD 15,1, AfD stabilisiert sich auch auf dem Weg nach oben bei 17,9, FDP weiterhin bei 4,9, Linke unbedeutend, Freie Wähler unbedeutend und sonstige 6,5%. Und Bayern schaue ich auch noch mal. Das dauert doch noch mal nicht viel länger. Oh ne, hier ist die letzte Hochrechnung immer noch die ich vorhin vorgelegt habe. In Bayern, die Freien Wähler hinter den Grünen sind, das wundert mich schon ein bisschen. Ja, aber da, das sind nur wirklich nur ein Hauch hinter den Grünen. Also du darfst, wie ich vorhin gesagt habe, du darfst nicht vergessen, die haben nur SPD und Grüne in Bayern. Ja, ja. Ja, obwohl die Freien Wähler, gut. Ja, die sind ja auch so ein bisschen auf Linie schon. Ne? Ja, ich habe gestern übrigens Kinoabend gemacht. Ich hätte noch 2 Kinoempfehlungen, beziehungsweise heute macht man das ja zu Hause. Ich habe gestern Sisu gesehen. Habt ihr von dem gehört? Das ist ja, ein finnischer Film über einen Goldsucher, der Gold findet und dann in den Wirren des endenden Zweiten Weltkriegs auf ein paar Nazis trifft, die das Gold haben wollen. Also wenn ihr in der Lage seid, einen Film so zu gucken wie einen alten Chuck Norris oder Bronson oder so Film, also so ein, ich denke nicht drüber nach, was der da gerade gemacht hat und guck mal, wie realistisch das ist und die hätten den doch sehen müssen und warum hat er das überlebt? Das müsst ihr euch abschminken und dann werden die 1,5 Stunden extrem blutig und extrem gut unterhalten. Also mir hat er ausnahmslos Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Und das Zweite, was ich gesehen habe, war Renfield. Den fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Der hat Längen zwischendrin, weil die Dialoge ein bisschen schwach geschrieben sind. Vor allem, sobald längere Gespräche anfangen, hätte man ihre Hälfte davon schneiden können. Aber die Idee, das Verhältnis zwischen Renfield und Dracula halt als Verhältnis zwischen einem Narzissten und seinem Partner darzustellen, Für mich, jemanden, der das selber mal erlebt hat im eigenen Leib, war das fast schon kathartisch, aber auch wirklich unglaublich lustig. Die Kleinigkeiten in dem Film, alles, was mit Vampir-Lore zu tun hat, ist wirklich sehr, sehr lustig. Und Nicolas Cage als Dracula ist ein Genuss. Also der Mann wird immer mehr zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich meine, klar, das ist natürlich eine Rolle, wo seine Qualitäten absolut zur Geltung kommen, ja, dieses leicht wahnsinnige, manische und so. Aber er spielt ihn mit so viel Liebe und so viel Hingabe und das ist ja eh das Schöne an ihm, egal in welchem Film er ist, er scheint immer irgendwie Schauspieler zu sein, im Gegensatz zu vielen Darstellern in anderen Filmen. Der kann noch richtig mit dem Gesicht spielen und so. Und wir diesen Dracula, der langsam von seiner machtlosen Form zu seiner mächtigen Form wieder zurückwächst im Laufe des Films darstellt. Das ist großartig. Kann ich empfehlen. Ja, Thema Film fällt mir ein, dass der Jesus Schläferz-Reihe eine neue Heimat wohl sucht. Mitbekommen habe vielleicht. Also Tele5 hat das wohl beendet, beziehungsweise wie heißt der, Discovery Channel oder was? Denen das dann gehört am Ende. Die möchten wohl mehr so billige Serien zeigen oder sowas. Ja, ich habe das Gespräch vom Massengeschmack mit dem Kalkofe zum Teil gesehen, wo er meinte, das wäre halt gar kein echter Sender mehr gewesen. Also sie waren die einzigen, die irgendwie da noch was mehr ins Telefon produziert oder so. Haben. in einem ansonsten völlig toten Sender. Ja, aber Kalkofer hat auch so viel Unsinn in letzter Zeit gesagt. Stimmt natürlich. Das ist ein bisschen schade. Ja, die sind schon auch ein bisschen korrekt so mit ihren, aber ist in Ordnung. Es ist nicht so übertrieben korrekt. Und dann immer noch irgendwelche, keine Ahnung. Ja, ich hätte von ihm gerne mal eine Aussage, ob er sich für alte Folgen schämen würde oder ob er da einen Warnhinweis braucht oder ob er da was schneiden will. Weil er hat auch schon oft genug Blackface gemacht und solche Sachen. Er kann sich halt da nicht irgendwie. Ich hätte gerne mal eine Aussage von ihm, wie er das einschätzt, damit ich weiß, wie ich ihn einschätzen muss. Ja. Interessant fand ich noch den Namen Plasberg, der da irgendwie als Verantwortlicher bei Tele5 aufgetaucht ist. Das muss der Junior sein oder so. Ja, wie der Herr so's Geschirr, ne? Ja, habt ihr gehört, der Klammrot kriegt jetzt auch einen neuen Produzenten für Hart aber Fair, seinen Cousin. Ja, cool. Ne? Ist doch cool, dann können die mit der Produktionsfirma, man hat so ein bisschen das Gefühl, es gibt da so ein Rezeptbuch irgendwo, wie schlachte ich das aus, wenn ich erstmal da bin und wie presse ich möglichst viel von den Leuten abgezwungenen Kohlen aus dem Apparat. Wir sind nur mit den sittenwidrigen Verträgen, das sollte man echt mal im Auge halten. Da gibt es ja auch, glaube ich, Kriterien für, das ist ja gar nicht so abwegig halt. Und dass so eine blöde Politikwissenschaftlerin oder sowas auf so einen Posten wie die da beim RBB 300.000 Euro mitkriegt, mitnehmen kann, das ist ja wohl auch wirklich unverschämt und ja, sittenwidrig. Finde ich. Das schon, kann man so bezeichnen. Naja. Schauen wir mal, was aus der Spitzenwunde wird beim Kropala. Ich meine, das ist auch so eine heikle Geschichte eigentlich, ne? Aber. Bisher scheint es ja, das irgendwie gelimpflich zu sein. Mit den Spritzen, das macht ja der russische Geheimdienst schon mal ganz gerne, ne? Oder wie war das? Ja, aber dieses Hin und Her mit dem Arzt, der erst sagt, da war was, und dann sagt er, da war aber vielleicht nur was, weil er das gesagt hat, und da wüsste ich halt gerne, ich meine, klar kannst du auch überreagieren, ja, vielleicht, da war doch dieses Bild von den zwei grinsenden Pimpfen, die da daneben standen, vielleicht haben die den einfach mit irgendeiner Nadel gestochen oder so, gar nicht unbedingt mit einer Spritze oder so, vielleicht wollten sie ihn einschüchtern, vielleicht hat er sich irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht war es auch eine Biene oder eine Mücke, ist ja auch noch möglich. Aber muss man eigentlich auch einen Einstieg finden. Jetzt ist der Wahlkampf beendet, jetzt werden die Fakten bestimmt auch ans Licht kommen. Gut ist. Nee, aber an anderer Stelle wird ja immer wieder gesagt, wie schwer zum Beispiel K.O.-Tropfen im Körper nachzuweisen seien. Wisst ihr noch? Lindemann hier und Co. Ja, dachte ich auch so, wie wichtig nimmt man das und im Gegensatz dazu eine scheinbar zumindest bei der Weidel irgendwie eine vorhandene Bedrohung wirklich. Ne? Und halt das dieses Maß. Dieses Graffiti, erst Tino, dann Trixi, was die Frau von Storch gepostet hat und so. Das ist halt Rhetorik, die möchte ich in meinem politischen Diskurs einfach nicht sehen, weil das funktioniert so nicht. Dann schlagen wir uns wieder die Köpfe ein irgendwann. Ja, schon, es muss nur irgendwie auch möglich sein, dass ja jeder so sagt, was er sagen möchte, solange das keine schlimmen Konsequenzen hat oder so, wenn man den Diskurs dann abbricht. Ja, aber muss das... Muss man eben sich was anhören. Du musst aber ja auch sehen... Es wird uns ja immer wieder gesagt, Worte, Taten und so. Ne? Ja, ich meine, diese Verrat von Ort oder so, ne, dieses Doxing praktisch, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Und das ist ja auch eine Frage, wer das dann macht. Also ein Presseorgan das macht, ist das eben schon was anderes, als wenn Karl Müller das macht oder so. Oder die Polizei, ist dann auch nochmal wichtig, sowas. Dann kann man auch nochmal anders bewerten, wenn die das machen würde. Die machen das ja normalerweise nicht, aber immerhin diese komische Liste haben sie ja auch nicht so viel gelöscht oder so, ne? Mit den Adressen der Politiker. die wieder auf dieser linken Seite aufgetaucht ist. Könnt ihr euch erinnern? Vor einer Weile. Oh ja. Ja, whatever. Dann gucke ich noch ein bisschen Elefantenohren, die Leute. Oder Rugby, mal gucken. Ist auch schön. Ja, nächste Woche wird bestimmt besser. Oder? Besser als was? Also bessere Nachrichten meinst du? Ja, alle Menschen werden Brüder und so. Verkehrt. Hoch die Internationale. Ja. Jo. Kein Filmtipp von mir. Wem ist denn heute das Blaue vom Himmel abgesprochen worden? Ich habe den Titel nämlich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Naja, das ist ja schon mal Blue Sky, ne? Achso, ja, das ist okay, ja. Goodbye, Blue Sky, goodbye. Irgendwer hat im Chat vorhin noch die Mundharmonika gewünscht. El Libertador. Gute Nacht, Tomboy. Nacht, Jimbo. Gute Nacht, Mary Jane. Dorothy. Nee, da war keine Dorothy bei. Dorothy, bist du in Kansas oder was? Ah, ja, genau. Tja, und was passiert dann morgen? Wird ein FDP-Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD in Hessen gewählt? Dann kommt die Merkel aus dem Ruhestand zurück. Und dann ja, Demokratie und einer von der Linkspartei wird Ministerpräsident in Hessen. Das wird passieren. Genau. Oh je. Dann waren da gar nicht viele, oder? Ich meine, Bayern, kann ich dann oder? Politisches Asyl bei einem von euch beantragen? Der Bodo Ramelow. Da bist du aber richtig. Da kommst du vom Regen in den Traufe, so, oder? Scheiße. Ich muss zum Ebel. Oh nee, da sind die Grünen an der Macht. Ja, sag mal, wo sind die Grünen eigentlich gerade nicht an der Macht? In Bayern. Wo noch? Haben wir Mitglieder in Bayern, wo ich hinfliehen könnte? Nee. Was bringt mir das also? Oder in Berlin, ja, wo sind die Grünen an der Macht? Oh, in Berlin, dann gehe ich nach Berlin. Berlin. Du bist doch Stadtrat. Scheiße. Doch überall sind die doch mit ihren Kindern vertreten. Und machen TikTok-Videos. Ja, genau. Ich bin so weiß dafür. Naja. Ja, also mich interessiert natürlich am meisten, welche Lehren jetzt die FDP daraus ziehen wird. Oh. Ich tippe auf gar keine. Ja, ich habe auch das dumme Gefühl, Lindner macht weiter, weil jetzt ist eh zu spät. Schlimmeres verhindern. Ja. Nee, da hätten sie schon mal vor ein paar Monaten was machen müssen. Und mit was machen meine ich die Regierung schmeißen. Ne, mit was machen meine ich, die Grünen sagen halt's Maul, wir machen jetzt alles, was wir wollen. Ja, der Herr Lindner hat ja heute meine Stimme geworben, auch nochmal auf X, aber ich habe ihm geschrieben, er hat jeden Faustschlag ins Gesicht der Wähler mitgetragen, er hat nie Widerworte gefunden, wenn es nötig gewesen wäre, und er stellt Regierungsverantwortung und Amt über Integrität und Wählerwille und deswegen. Die FDP fühlt sich schon ganz wohl so als Zünder an einer Waage, aber das macht sie nicht so gut, wie sie es mal früher gemacht hat, finde ich. Ja, vor allem, das ist ein Sog, aus dem es wenig Entkommen gibt, meiner Meinung nach. Weil, wenn du nicht mehr in den Parlamenten bist, kannst du auch nichts mehr ändern. Und dann bist du in der Abteilung Sonstige irgendwo. Ja, schon, nur wie rigoros kann man jetzt mit seinen Forderungen sein? Die anderen schmeißen auch so schnell nicht hin. Da kann man ruhig schon mal ein bisschen. Ne, die einzige. Wir haben jetzt auch verschiedene Sachen mindestens mal, aber wichtige Sachen irgendwie nicht. Ne? Die einzige Sache wäre gewesen, irgendwann zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann halt sich den Schneid auch nicht abkaufen zu lassen, im Zweifelsfall halt auch zu gehen. Und das hätten wir da, glaube ich, honoriert. Ja. Aber halt auch wäre sicher besser gewesen, wenn das die Frau Teuteberg gemacht hätte als der Herr Lindner. Bei dem Lindner glaubt man inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr, dass er irgendwas durchzieht. Ja, und vielleicht nicht wegen dem Selbstbestimmungsgesetz, sondern wegen der Atomkraftwerke oder so. Dann auch, also wegen was Wichtiges. Ja. So, das hätte man natürlich auch müssen, so finde ich auch. Heizungsgesetz, etc. Tun sich keine Gefallen mit, ist schon so. Ja, aber ich meine. Nicht Fisch, nicht Fleisch halten. Gehen sehe ich da halt nicht. Ich sehe dann halt so, wir fahren die Atomkraftwerke jetzt wieder hoch. So, entweder das oder wir gehen. Ne? Eins von beiden. Ja, natürlich. Das wäre genau. Das wäre so eine Situation gewesen. Entweder wir einigen uns drauf, dass wir das jetzt hier aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen können, dieses Abschalten. Oder das war's. Und das auch offen und ehrlich, auch öffentlich zu kommunizieren, dass man dieses Ultimatum gestellt hat. Ja, und Das außerdem, weil hätte wir die uns mit FDP unseren, retten können, aber das ist vorbei. wir uns mit unseren irrationalen Ängsten nochmal konfrontieren müssen. Israel hat Mitbürgern, die weder medizinische noch strafrechtliche Gründe haben, ab sofort den Kauf von Waffen erleichtert. Jeder, der seine Waffe nicht mehr hat, weil er irgendwie keine neue Lizenz beantragt hat, etc., kriegt die ohne Nachfrage wieder. Die Höchstgrenze von Munition, die man besitzen darf, wurde von 50 auf 100 Schuss erhöht. Nur mal so, was in anderen Ländern abgeht. Jo, da möchte ich auch nicht sein. Nee, da geht es auch weiter. Also weiter Raketen, weiter. Laut Haaretz wird auch weiter gekämpft im Süden Israels, in den einzelnen Orten. Also ist schon verrückt, dass Israel mit seinem massiven Militärapparat es da so schwer hat, gegen diese Guerillas vorzugehen. Jo, da müssen wohl irgendwie Waffen ins Land gekommen sein. Ja, die sind Was ja auch. eingedrungen, die haben ja Löcher in die Zäune gemacht und sind dann halt zu Fuß eingedrungen. Die haben auch versucht, mit Booten dahin zu kommen. Angeblich waren Flugdrachen und Ultraleichtflugzeuge im Einsatz. Ich habe mir intensiv was überlegt. Ja, der Ja, ich Oskar meine, fragt, ob wir das in Deutschland auch kriegen dürfen. Und die Antwort lautet nein. nein. Das werden Ja, wir ich fand nicht halt die kriegen. Waffen. Auch nicht, wenn hier solche Sachen passieren. Weil wir Deutschen, uns kann man nicht trauen. Dass wir beim letzten Mal auch keine Waffen hatten, als irgendwie diese ganze Scheiße zur Hölle gegangen ist, zumindest keine privaten. Ja, das vergessen die Leute immer Ja, gerne. und so viele Waffen im öffentlichen Raum wie in Israel, das willst du eigentlich haben, ey. Ja, Das ist also wirklich sehr wieso? unangenehm. Irgendwelche linken Milizen können wir doch bewaffnen, oder nicht? Nur POCs, bitte. Nur POCs. Bringen die nicht auch noch auf Ideen? Die sind Ja, doch der Freelacer unabhängige merkt Faschisten. nochmal. Der Freelacer merkt nochmal an, dass es halt ein Feiertag war, ein hoher Feiertag. Das stimmt natürlich. Deswegen waren wir vielleicht viele Leute auch einfach nicht vor Ort, sondern bei Familien etc. pp. Der Gonoki wirft ein, wenn man Geiseln am Leben erhalten will, ist das immer schwer. Das ist, glaube ich, die schwerste Frage an der ganzen Geschichte jetzt. Wie reagiert man darauf? Aber bisher zeigt das Vorgehen von Israel Ja. nicht unbedingt, als ob sie darauf, sieht nicht so aus, als ob sie darauf größere Rücksicht nehmen. Das ist. Ja, ist halt die Frage, ne? Da fällt mir dann Helmut Schmidt wieder ein. Mit Terroristen verhandelt man nicht. Ja, das sind ja Puh. jetzt Kämpfer, keine Terroristen. Schade, ich würde das Land echt gerne mal besuchen, weil der Oskar gerade fragt, wann Mammon das letzte Mal in Israel war. Aber Ach, das ja. ist ein paar Jahre her, ich war auch nur einmal da, aber ich hatte immerhin schon ein bisschen Wissen über diese ganzen Sachen und habe dann mit einem anderen, mit einem Auge geguckt, entsprechend für diese Sachen auch. Und Ich war ja früher auch, ich war schwierig. ja links, früher hart links und natürlich war ich für Palästina und gegen die bösen Besatzer. Ja, ich wollte mich da nie auf so eine Aber Seite schlagen, das ist ja auch ein bisschen Eigenart von mir, dass ich das nicht so gerne mache. Weil ja. Geld eben ist eben schwieriger als Jetzt schwarze sehe ich Menschen und halt Schuppen ein und Schuldig. bedrohtes Land, das von Feinden umstellt ist und das irgendwie versucht, da unten eine Zivilisation aufrechtzuerhalten. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ja. Frankfurt führt 1:0 gegen Heidenheim. Das ist eine gute Nachricht. Ich finde die Wahlnachrichten ist auch nicht so schlecht, die Wahlergebnisse. Also, das ist auf jeden Fall mal eine Klatsche, ja, diese hohen Werte bei der AfD. Die waren zwar zu Ja, erwarten, aber es ist trotzdem jetzt auch die Klatsche, die hat dann ja heute erst geklatscht. Ne? die erhoffte Klatsche ist auf jeden Fall dabei rausgekommen, ja. Ja, und es ist eben auch nicht so, dass die jetzt so stark wären, dass man irgendwie sich nicht mehr gegen deren Politik wehren könnte oder so. Also, weiß ich gar Ja, nicht, ob wir es dann so einen reden ja auch Schrei von einer erklang im Prinzip. Landtagswahl natürlich, ne? Ja, sowieso auch, genau. Ja, aber ich denke mal, da kann man schon mal ein bisschen Ansprüche mitstellen, in so ein paar Prozenten. Aber so viel ist es nun auch wieder nicht. Schauen wir mal. Ne? Ja, ich kann auf Das jeden wird. Fall auch auf die Gefahr hin, damit jetzt wieder anfangen zu müssen und sich die Leute beschweren. Also hier dieser Chef von der FDP in Bayern, der war eigentlich immer einer von den vernünftigsten überhaupt. Und wir hatten ihn hier auch schon mal mit nur vernünftigen Sprüchen, aber der hat sich halt total verschissen mit der ganzen Aiwanger-Nummer, ne? Weil er sich da dann dahinter geschmissen hat, hinter diese Kampagne und dann davon dem irgendwie wollte, dass er zu Kreuze kriecht. Und danach sind die Umfragewerte halt gefallen, ne? Also ich glaube echt, dass der diese Wahl im Endeffekt damit halt verkackt hat, weil ansonsten war das gar nicht so schlecht, was die FDP in Bayern gemacht hat. Und dann natürlich mit dem Bundestrend und so, aber ich glaube wirklich, im Endeffekt hat er sich mit der Sache das verhagelt, weil also. Ja, zeigt, dass man sich besser auf seine eigenen Themen konzentriert. Ne? So. Also schon Witzel, Stellung, dann seine Stellung zu beziehen, aus der man nicht mehr da rauskommt, das ist nicht schlau. Naja, also ich Manche hätte Leute eigentlich nicht. wollen auf manchen Hügeln sterben, das ist so. Genau. Die Quittung ja auch gekriegt, genau. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Dann geht man wieder in den Wald. Lest Knicklicht, Miete pro Knopf, Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Und Ja, abonniert das Mammon Magazin abonnieren auf Mormon-Magazin. YouTube. Ist die FDP auch in Hessen draußen? Momentan, nach den jetzigen Hochrechnungen, ja. Wird da gefragt. Aber das sind Hochrechnungen, das Ist die heißt. 5%-Hürde noch zeitgemäß bei so vielen Kleinparteien? Ja, das sollten wir aus Weimar gelernt haben, dass das sinnvoll ist. Gibt Dinge, die waren dann doch. Auf EU-Ebene wurde das ja illegal erklärt, ne? Also das sind ja, glaube ich, jetzt bei 3% oder wie war das, ne? Ich will gerne das ganze EU-Parlament für illegal erklären, aber 100% darüber reden wir dann Hürde. nächste Die Woche. 100% Hürde. Das ist eine gute Idee. Den überzeugt alle oder keinen. Wir kriegen euch alle. Bis nächste Woche. Macht's gut. Access. Wiedersehen. Kultur Tschüss. Access. Bis bald. Kultur Access.